Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit Nummer 46. Ich bin Joka. Ich bin Marleen. Hallo, ich heiße Steff. Wir trinken Kaffee. Ich trinke Kaffee. Ich trinke Ostfriesentee mit Sojamilch. Ich trinke Kaffee und Alkohol. Und aber getrennt. Stimmt. Stößchen mit Mart. Also Sekt, Prosecco mit Mart. Ich habe zwar hier mal Prosecco drin, aber ich weiß noch nicht so genau, ob ich ihn trinken werde. Vielleicht werde ich mich auch nur am Glas festhalten. Wir werden sehen. Den Prosecco habe ich erst geschüttelt. Und dann gerührt. Und dann gerührt. Und jetzt hat er die richtige, nicht vorhandene Bläschenkonsistenz. Oh. Ich bevorzuge meinen Prosecco abgestanden. Ach, genau. Abgestanden, etwas stumpf und ein bisschen trübe. Oh. Stößchen. Gut. Stößchen. Wir sind kurz vorm vierten Advent. Es ist Samstag, spät Nachmittag, Frühabend. Es ist schon seit Stunden schon dunkel. Frühabend, ja. Ist schon 10 vor 6, ist schon Frühabend. Ja. Okay, also Frühabend. Ist fast Abend. Um 6 ist Abend bei mir. Halb, also. Ja. Das kann man ja schon. In 10 Minuten ist Abend. 5 vor Abend. 5 vor Abend. 8 vor Abend. Es ist 8 vor Abend. Und es ist schon seit Stunden dunkel. Und, ich mach mal das Licht. Ja, mach mal den Bildschirm. Mach mal den Bildschirm dunkel. Das ist schön. So dunkel, wie es draußen ist. So. Das war schon eine super Einleitung, jetzt habt ihr die irgendwie... Jetzt habe ich die verpasst, jetzt hast du die Knöpfchen gedrückt. Was hast du gesagt? Ich hatte gedacht, ich kann schon mit dem Advent einleiten, dass wir uns im Advent... Ja. Oh, Advent! Jetzt kommen wir doch hier nicht mit dieser Adventzeitrechnung. Schlimm. Heteronormatives Konzept. Ja. Geburtsrecht. Kernfamilie. Schlimm, alles schlimm. Schlimm. Also eigentlich wollten wir einen Podcast machen über die Innenwoche. Das war letzten Monat. Das haben wir dann verpasst. Ja. Jetzt machen wir einen Podcast über Weihnachten. Das kommt davon, wenn man nämlich Alkohol trinkt. Ja. So schnell geht das nicht. Nein. Mit der Wirkung. Ich bin vielleicht sensibel, weil ich so sensibel. Okay. Na gut. Ja, aber über Weihnachten haben wir noch nie geredet, was ich, was schon, also... Das ist schon auch, spricht schon für sich. Ja, es ist interessant. Dabei gibt es zu diesem Thema so viel zu sagen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Also wir sind ja jetzt kurz davor und also, wo fängt man denn da irgendwie an? Also ich dachte ja, nochmal so als Wegbereitung... Wie du darauf gekommen bist. Genau, auch, genau, und das so ein bisschen, genau, ich dachte so ein bisschen Einbettung und zwar auch soziale Einbettung, weil Weihnachten ist jetzt, weil es ja so kurz bevorsteht, irgendwie relativ präsent überall. Findest du? Und irgendwie die Menschen reden darüber, sie schreiben darüber, sie äußern sich darüber auf verschiedene Art und Weise und vieles daran finde ich, lohnt es sich eigentlich mal ein bisschen kritischer und vielleicht auch selbstkritischer mal zu betrachten. Auch, also so, da gehören wir einfach genauso dazu. Und ich dachte nur noch mal so ein kleiner Hinweis, dass zwar schon die Massivität irgendwie so an Erzählungen auch dazu uns auf die Idee gebracht hat, das mal als Thema zu machen. Aber es für mich jetzt nicht darum geht, dass es gerade, dass Leute, wenn sich Leute angesprochen fühlen und denken, war das auf irgendwas bezogen, was ich gesagt habe oder sowas? Dann sage ich ja. Aber es hätte auch vor einem Jahr genauso sein können, dass wir irgendwie uns auf diese Art und Weise zusammensetzen können und es würde nächstes Jahr in einem Jahr genauso auch sein. Also so, ich sehe das sehr entindividualisiert, weil darum geht es ja schließlich. Dass es alles irgendwie jetzt nicht so eine sonderlich individuelle Aktivität ist, irgendwie dieses Weihnachten. So dass ich einfach nur so als Disclaimer, dass ich dachte, mir geht es nicht darum, Einzelsachen irgendwie auseinanderzunehmen. Also so Sachen aus Einzelgesprächen oder Äußerungen von Einzelpersonen. Aber wenn Leute merken, dass sie sich irgendwie angesprochen fühlen, dann können sie das ja produktiv für sich verwenden. Wir nutzen unsere FreundInnen als AussagenträgerInnen des Diskurses. Nee, ich glaube, das... Was machst du? Ich hole mir kurz einen Gummi und... Du ziehst dich wärmer an, weil es... Oder ein Gummi. Achso, ich dachte, ein Pulli. Nein, du hast so ein Gummi nicht in die Haare. Doch, ich habe aber kein Haargummi. Weil das zieht doch so. Ja, das zieht furchtbar, es ist schrecklich, aber... Nimm doch Gaffer. Da weißt du, was du hast. Ist es ein Haushaltsgummi? Tütenklemme. Ich möchte mir jetzt gerne einen so Haushaltsgummi in die Haare machen. Ich hatte früher mal so eine Haarspange. Ja, ich hatte auch solche Haarspangen. Damals in den 90ern. Gar nicht mehr, ne? Nee. Ich glaube, die gibt es schon noch, aber nicht in unserer Welt. Ich muss jetzt irgendwie. Egal, ich würde jetzt gerne nicht über Haarspangen und auch. So, ich habe jetzt einfach mal einen Zopf gemacht. Na, wie ist das eigentlich so mit dem Weihnachten? Die Einführung. Ich glaube, dass sich das Ganze nochmal so als Podcast-Thema auch aufgedrängt hat, war, dass ich mich aufgeregt hatte, dass ich einmal einen schnippischen, kritischen Kommentar auf Twitter geworfen habe, nachdem ich die Ankündigung einer queeren Weihnachtsfeier gelesen hatte. Und dabei dann so für mich gedacht hatte, eigentlich schließt sich das doch gegenseitig aus. Queere Weihnachtsfeier. Also so, dass es irgendwie, dass das eigentlich ein Widerspruch in sich ist, so ein Titel für eine Veranstaltung. Und eben das hatte ich getwittert. Und ja. Und ich finde es halt ganz spannend, das mal auseinanderzunehmen. So, also als genau zu benennen, weil es war irgendwie klar, irgendwie so, es war. Es war halt, also so irgendwie so, gab es nicht viel Reaktion darauf, aber es war schon so ein bisschen hä. Und da dachte ich, also mich macht die Weihnachtszeit tatsächlich immer relativ sauer und mich frustrieren einige Sachen daran. Und deswegen finde ich es einfach schön, mal die Energie zu nehmen und das irgendwie so in den Podcast fließen zu lassen. Irgendwie Sachen, weil wir hier einfach auch nochmal die Zeit haben oder uns auch die Zeit nehmen, Sachen nochmal ein bisschen zu erklären oder zu diskutieren und sowas. Deswegen finde ich das schön. Ja, dafür. Ich glaube, wir haben auch sehr unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema. So. Tja. Also ich kann noch schon mal erzählen, dass ich dann angeregt durch zu dem, was durch das, was Steff dann erzählt hat, was über diese Twitter-Geschichte. Und dann habe ich ein paar Tage später oder meine Wahrnehmung zum Thema Queer und Weihnachten wurde dann insofern nochmal etwas geschärft, als dass ich dann tatsächlich ein paar Tage später einen Weihnachtsmarkt entdeckt habe. Also Hamburg ist ja, hat ja, aus irgendwelchen Gründen gibt es in Hamburg unendlich viele Weihnachtsmärkte. Es ist unglaublich. Also es ist wirklich, es ist kaum möglich, diese Stadt, momentan durch diese Stadt zu gehen, ohne spätestens nach 10 Minuten Fußweg auf irgendeinen Weihnachtsmarkt zu stoßen. In Innenstadtnähe ist es noch nicht mal möglich, in 3 Minuten Fußweg. Also da kann man sich, glaube ich, an jeden beliebigen Punkt der Innenstadt stellen und sich in 4 Richtungen drehen und man wird 5 Weihnachtsmärkte entdecken, die alle unterschiedliche Namen haben und alle unterschiedliche heißen und in sich geschlossene Weihnachtsmärkte sind. Also es ist jetzt nicht so, dass die ganze Innenstadt ein Weihnachtsmarkt ist, sondern es gibt dann so in sich abgeschlossene irgendwie. Ja. Auch thematisch gerne noch ein bisschen voneinander unterschieden. Da gibt es so der ist dann mehr so schicki, ein bisschen so schicki Weihnachtsmarkt. Direkt an der Alster am Jungfernstieg gibt es einen, der ist es mehr so, das sind so ganz weiße Buden und das ist alles so ganz clean. Und da hat dann so Käfer einen Stand und so ein Zelt und so. Und so Feinkostkäfer, ne? Und so. Und kenne ich nicht. Feinkostkäfer, kennst du den? Ich glaube, das ist so ein Feinkostlieferant, der irgendwie... Feinkost liefert. Ja, so Schickeria. So ein Schickeria-Lieferant ist das. Und Hummerversand. Genau, Hummerversand. Joko, du darfst jetzt aber nicht mit dem Tee an den Tisch und einem Löffel drin zurückkommen. gucke, was ich mache. Das ist alles seine beste Ordnung. Nichts dergleichen. Entschuldigung. Ohne Klunsch. Steht, hat irgendwer was gehört? Nein. Nein. Entschuldigung. Nee. Genau, und dann gibt es eben auch in dem, es gibt halt so eine Ecke in Hamburg, wo relativ viele schwule Läden und Clubs und so sind. Das ist so eine Straße eigentlich, hauptsächlich ist die lange Reihe. Und am Anfang der langen Reihe gibt es, wie heißt der denn eigentlich? Weihnachtsmarkt. Ein Weihnachtsmarkt, ja, aber wie heißt der? Der hat auch einen lustigen Namen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall hieß der irgendwie, weißt du es? Pride. Winter Pride, genau. Da steht noch nicht mal Weihnachtsmarkt drüber. Das Ding heißt Winter Pride. Und ist ein in sich mit so Bauzäunen irgendwie abgeschlossenes Rondel, was da so aufgebaut wurde und dann mit so kleinen Buden da drin. Und da haben dann wahrscheinlich so ansässige Clubs oder irgendwie haben dann da so ihre Stände aufgemacht. Und da gibt es dann halt so ein ganz hübsches Logo dazu. Und darunter steht halt für alle... offen für alle, der Weihnachtsmarkt für alle Queers und ihre Freunde. Und ich war natürlich aufgrund der Tatsache, dass Steff das vorher schon sich so aufgeregt hat über Queer und Weihnachten, absolut begeistert, auch dieses Zusammenspiels von Queer, von dem Wort Queer und Weihnachten und Kommerz, ne, und Weihnachtsmarkt und dem generischen Maskulinum und dann auch noch einem Queer, was irgendwie. Also so gar nicht dem Queer-Begriff irgendwie entspricht, den wir so vielleicht ansetzen würden. Hm. Und das fand ich schon echt sehr bezeichnend für etwas, was Steff da irgendwie auch irgendwie vorgekramt hat. Also wobei ich jetzt diesem Referat, was diese queere Weihnachtsfeier ausgerichtet hat, das jetzt nicht unterstellen möchte, dass die irgendwie ähnliche Absichten haben wie dieser Winterpride in Hamburg irgendwie. Also, klar, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja auch nicht darum, was innerhalb dieser Festivität stattfindet, sondern mein Verständnis von Queer als eine radikale Gesellschaftskritik oder Kritik an gesellschaftlichen Strukturen kann nicht zusammengehen mit einer Tradition, mit einer institutionalisierten Tradition auf so vielen Ebenen, die irgendwie sowas wie Kernfamilie, krasser Kommerz, irgendwie krasse Verhaltensvorgaben, Heterosexualität, Reproduktion, Religion, genau, irgendwie Nationalitäten, also irgendwie so, ich glaube, so viele verschiedene Sachen zusammendenkt und krass und viele Sachen krass ausblendet. Das ist einfach, denke so, ich finde, dieser Schritt ist jetzt gefühlt eigentlich nicht so weit zu sehen oder irgendwie festzustellen, dass es da vielleicht ein bisschen schwierig werden kann, das so zusammenzunehmen. Ja. Ups. Oder anders gesagt, von der Art und Weise, wie Leute damit umgehen, weil nämlich so auf einmal dass so eine Zeit als widerspruchsfrei irgendwie zu so einer widerspruchsfreien Zone erklärt wird, in der auf einmal so viel geht. Deswegen ist Weihnachten für mich vergleichbar mit Hochzeiten. Jetzt hast du es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Ja. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dass du jetzt die Hochzeitskarte. Ich spiele die Hochzeitskarte. So. Puh, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Es ist so. Dinge, die sonst vielen Leuten selbst an anderer Stelle irgendwie bewusst werden würden, können auf einmal in einem ganz bestimmten Rahmen ausgemerzt sein. Mhm. So komplett. Ja, irgendwie, dass auf einmal irgendwie was weg ist. Das ist irgendwie so wirklich wie mit so Bauzäunen abgesperrten Zonen irgendwie der Widerspruchsfreiheit. Mach weiter, Steff. Wir nicken, also Jupp und ich nicken einfach den Rest des Podcasts. Christmas Fairy Tale. Begeistert. Idee. Ja, ja. Wir können jubeln. So ist es. So ist es. Vielleicht könnten wir nochmal dann trotzdem zurückgehen und nochmal irgendwie so ein bisschen gucken, wie wir eigentlich so Weihnachten machen. Also irgendwie, was wir da so, wie wir so Weihnachten gestalten oder so. Jetzt kommt nämlich die Enthüllung. Wir feiern nämlich auch. Ja, ich meine, darum geht's ja. Das ist halt, das finde ich. Ich glaube, es geht nicht um Weihnachten. Ich finde es auch echt wichtig, irgendwie nicht so ein Weihnachtsbashing zu betreiben. Also. Nee, mir ist es schon wichtig, ein Weihnachtsbashing zu betreiben, weil ich wirklich sauer bin. Sehr aggressiv gerade, was so diese, also so irgendwie, wie sagt mir, der vierte Advent steht vor der Tür. Das heißt, da ist jetzt einfach schon so die letzten Wochen einiges gefüttert worden. Nicht nur mit Lebkuchen. Genau. Dass ich schon irgendwie auch mal einen, warum nicht mal bashen irgendwie, weil in diese Widerspruchsfreiheit irgendwie rein, finde ich, kann auch ruhig mal ein bisschen irgendwie reingemotzt werden. Aber mir ist schon wichtig dabei eben zu sehen, so, oder dann das Ganze auch nochmal so entlang dessen zu machen, wie wir eigentlich Weihnachten gestalten, auf so, warum. Also ich finde das total wichtig und total sinnvoll, das zu hinterfragen, auf jeden Fall. Und gerade was so die, also spannend finde ich an der Stelle, oder für mich relativ offensichtlich finde ich an der Stelle so diese, oder anders, ich bin ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, relativ religionfern groß geworden. Aufgrund von Ossi-Dasein, halt auch überhaupt nicht in so einem institutionalisierten, also in der Familie schon gar nicht, und dann aber auch nicht von außen irgendwie, ne, das kennen ja auch vielleicht noch viele, dass ihre Eltern jetzt auch oder die Familie jetzt nicht sonderlich religiös irgendwie gewesen ist oder ist irgendwie, also christlich in dem Fall, aber das Drumherum halt in irgendeiner Form halt einfach, also ich kriege das von vielen Leuten mit, die im Westen groß geworden sind, dass, oder hineingeboren sind in den Westen, so, dass die dass so die Selbstverständlichkeit, mit der so Religion eine Rolle spielt in dem Leben, also allein schon sowas wie Konfirmation oder eben kirchliche Trauungen oder sowas oder Taufen in der Familie, also dass sowas einfach eine relativ, also das ist relativ, relativ, oder Religionsunterricht allein, ja, irgendwie in der Schule, also dass es halt irgendeine Art von religiösem Außen gibt, religiös geprägtem Außen so, und oder eben von traditionellen religiösen Handlungen irgendwie geprägten Außen. Und das habe ich halt alles nicht gehabt, und ich finde das halt schon spannend, was so diese Frage nach, also was mir hier mal auffällt, oder was ich immer, also was mir so als erstes, also was, wo ich so das Gefühl hatte, dass das einfach schon, was so diese Widerspruchslosigkeit angeht oder Widerspruchsfreiheit angeht, dass, also da war, dass so die, diese ganze Verknüpfung von Christentum, die da so dranhängt, ja so eine so große Selbstverständlichkeit hat, dass ja so, also dass sozusagen, oder beziehungsweise die Tatsache, dass das was Christliches ist, einfach so ignoriert wird in dieser Kultur, in der wir leben, dass halt überhaupt nicht wahrgenommen wird, dass halt Leute, die einfach mal nicht christlich sind und eben auch nicht in so einen christlich dominierten Kulturkreis hauptsächlich sich aufhalten oder da sozusagen auch einfach so ein, da, wo das einfach nicht so eine große Rolle spielt, einfach mal null, also dass das halt immer so ein Verhalten zu sein muss eigentlich, also sich persönlich so zu diesem, naja, es ist nicht meins, aber um mich rum wird alles darauf ausgerichtet, dass allein schon diese beiden freien Feiertage am Stück, die ja einzigartig sind im Jahr, und das einfach, also abgesehen von jeglichen Weihnachtsdekos und keine Ahnung was, aber das passiert ja zum Beispiel am Valentinstag auch, und den finden auch viele reichlich bescheuert, und trotzdem sind überall Herzchen so, und das ist halt irgendwie was man halt, dem man auch nicht entfliehen kann so, aber es ist die Größe der Selbstverständlichkeit ist halt irgendwie bei Weihnachten einfach nochmal stärker, sodass halt einfach echt, wo ja immer so total davon ausgegangen wird, dass alle Leute mit die man, denen man gerade so in diesen Zeiten so draußen begegnet, dass die irgendwie auf jeden Fall Weihnachten feiern werden. Also dieses und was machst du Weihnachten? Mhm. So, wie verbringst du Weihnachten? Oder so dieses, dass irgendwelche Briefe von oder E-Mails oder sowas mit so, ich wünsche allen eine frohe Weihnachtszeit oder keine Ahnung was, was ja immer so darauf referiert, dass man das irgendwie begeht. Und das muss ja total, also ich stelle mir das relativ anstrengend vor irgendwie, oder es könnte mir da vorstellen, dass das eine relativ anstrengende Angelegenheit ist, wenn man halt selber einfach mal gar nicht groß, abgesehen davon, dass die anderen das irgendwie feiern und dass man selber vielleicht auch freie Tage hat, halt irgendwie nicht groß was damit zu tun hat. So. Und das, da habe ich schon ein relativ großes Augenmerk in den letzten Jahren immer so drauf gelegt, so zu gucken, wo wird da eigentlich eine Selbstverständlichkeit angelegt, bei zum Beispiel, was weiß ich, Briefen aus der Schule zum Beispiel. So. Also von der Schule vom Kind jetzt in dem Fall. Also wie werden die in der Weihnachtszeit unterschrieben, ne? Oder wie vereinnahmt ist eigentlich so diese Selbstverständlichkeit, mit der irgendwie davon ausgegangen wird, dass alle anderen halt auch natürlich auch Weihnachten begehen als Fest. Ja. So. Stimmt. Vergleichbar vielleicht ein bisschen mit der Fußballmeisterschaft, der man sich auch nicht entziehen kann. Yeah, das ist toll. Das ist großartig. Die Selbstverständlichkeit, mit der irgendwie an mich herangetragen wird während der Fußball-WM, dass ich doch gefälligst irgendwie Nationalstolz an den Tag legen soll. Das ist vielleicht irgendwie die Menge der Aggression, also die, ich könnte mir vorstellen, abgesehen von alkoholisierten, Glühwein trinkenden Leuten, das auch nochmal ein sehr tolles Thema ist, irgendwie, finde ich, so in der Vorweihnachtszeit, so wie viele besoffene Leute gibt es eigentlich in U-Bahnen, zumindest also an Nachmittagen irgendwie, wo zum Beispiel Kinder verschreckt werden können, wenn da irgendwelche grölenden Leute, die normalerweise irgendwie gut bürgerliche Leute sind irgendwie und nicht grölend in der U-Bahn sitzen würden, plötzlich irgendwie... Das machen wir doch immer. Nee. Also, na egal, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also, abgesehen von diesem Bereich, würde ich sagen, der Unterschied zur Fußball-WM ist vielleicht noch, dass auf Leute nicht so aggressiv reagiert wird, wenn die sagen, ja, ist nicht so meins oder so. Vielleicht ist man dann so ein bisschen komisch oder vielleicht ist man dann auch so ein bisschen irritiert, aber man wird irgendwie nicht für total weird gehalten, also nicht für total, also man wird, das wird jetzt nicht so ein Weihnachtsbegeisterung also an den Rand gepresst irgendwie, dass man das jetzt irgendwie machen soll oder nicht. Wobei, wenn man sagen würde, ich komme nicht zur Weihnachtsfeier, weil Ich finde Weihnachten scheiße so. Bei der Firmenweihnachtsfeier, ich glaube, es ist schon so, wenn man das als Argument bringen würde, da wäre man schon irgendwie auch schon wieder so, okay, na gut, du meinst. Ja. So. Ich glaube auch. Aber das ist echt super. Also so dieser, wie das so, also so versuchten, also so gut ich kann, eben versuchen, weil das so weit irgendwie davon, mich davon zu distanzieren und mal so irgendwie alles, was dann eben als selbstverständlich gilt, irgendwie so versuchen, so ein bisschen befremdlicher irgendwie zu betrachten, so als irgendwie so krass, so christlicher Fanatismus. Das ist irgendwie so. Oder so, eigentlich könnte ja auch immer wieder gut werden, die größten Feiertage der Christen. Könnte ja eigentlich auch in den Medien überall eigentlich immer wiederholt werden. So, die größten Feiertage des Jahres der Christen irgendwie sind jetzt gekommen. Mhm. Oder so. Mhm. Was ja nicht passiert. Aber irgendwie so diese, also nicht sozusagen, nicht, zumindest nicht in meinem deutschsprachigen Rahmen. Könnte ich mir gut vorstellen, an anderen Stellen irgendwie schon. Dass das irgendwie schon mal irgendwie ganz hilfreich sein kann, um so diese Massivität vielleicht auch festzustellen von diesem Bau irgendwie. Das sind einfach mal, das sind ja quasi, also ich meine, das sind eben zwei aneinanderhängende Feiertage, die da draußen springen, plus ja dann auch schon der Tag davor irgendwie, dass da schon so ab der Hälfte des Tages dann irgendwie, sind ja dann schon eigentlich so zweieinhalb Feiertage, die irgendwie dafür freigeschaufelt sind oder die halt irgendwie gesetzlich gesichert sind. Und der ganze Monat, den man sich darauf vorbereiten muss. Genau, und so dieses Menschenmassen bereiten sich Die Christen bereiten sich einen Monat lang auf ihr größtes Fest vor im Jahr. Und überschütten alles, was ihm in den Weg steht. Gegenseitige Opfergaben. Gegenseitige Opfergaben. Stehen dabei im Vordergrund. Und Schuldgefühlen. Lebkuchen und Schuldgefühle. Genau, das ist, genau, da sind. Ziel ist dabei, sich höchstmöglich gegenseitig zu moralisieren. Nicht? Also, es ist so die. Es wird ja sonst immer so von Besinnlichkeit gesprochen, aber eigentlich geht es darum, die anderen zu besinnen. Die anderen zu moralisieren. Also, ihr wälzt euch jetzt für meinen Geschmack ein bisschen zu doll in so einem Abkotzen und Sarkasmus. Das muss doch nicht sein. Man kann auch noch anders drüber reden. Das sind Abwehrmechanismen, Marien. Ja, weil. Ich bin, glaube ich, von uns dreien einfach diejenige, die irgendwie überhaupt nicht sich hinsetzt, die Arme verschränkt und sagt, alles scheiße. Weil ich irgendwie das nicht finde. Weil ich kann da kritisch drauf gucken und kann irgendwie auch. Die Probleme, die das irgendwie mit sich bringt, bestimmt nicht alle sofort, aber in der Diskussion oder sowas kann ich da bestimmt viele drauf gucken, aber meine Handlung, die ich irgendwie daraus folgen lasse, ist halt irgendwie nicht zu sagen, ist alles scheiße und ich verweigere mich dem total, sondern es ist halt eher so ein, okay, das sind irgendwie so die Umstände und diese Umstände sind halt irgendwie, und ich versuche halt so das Beste draus zu machen, so, und versuche halt irgendwie das für mich so zu nutzen, dass halt irgendwie dass es halt nicht irgendwie, also dass ich mich halt bestimmten Sachen irgendwie auch entgegenstelle und sage, nee, das möchte ich halt nicht irgendwie, weil es halt irgendwie über meine Grenzen geht zum Beispiel, aber dass ich halt nicht irgendwie sage, nee, das, also ich kann dem schon ein Positives abgewinnen, auf jeden Fall. Also ich finde das schon auch nicht nur doof irgendwie. Klar, ich glaube, ich meine, das hatten wir dafür nicht umsonst, hatten wir das ja auch schon irgendwie zu relativ früh gesagt, oder irgendwie ist es mir wichtig, darauf immer wieder hinzuweisen, zu sagen, irgendwie so, wir haben trotzdem unsere eigenen Weihnachtspraxen sozusagen. Also das geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie als Weise oder Propheten irgendwie von einem Berg herunterkommen irgendwie, das hätte einmal im Jahr, gewünscht. weil wir jenseits irgendwie des menschlichen Lebens irgendwie sonst sind, dort unsere Weisheit verbreiten, irgendwie sagen, irgendwie zeigt Reue irgendwie, was ihr alles falsch macht und dann wieder verschwinden oder so. Oh, ihr Ahnungslosen, was habt ihr getan? Es geht irgendwie, also aber ich finde es halt wichtig, sowohl irgendwie das auch mal auch sehr gerne irgendwie überzogen oder irgendwie sehr stark formuliert mal zu benennen, weil ich finde, dass es halt, also wie reagiere ich auf Sachen, die massiv an mich herangetragen werden oder die einfach massiv produziert werden? Auch mit, also ich meine, das hat teilweise sowas, ich meine, also so, das hat, diese Strukturen haben teilweise sehr krasse, tragische Folgen auch. Ich finde, deswegen finde ich halt wichtig, dafür ist der Podcast ja auch da. Ich finde, also dafür würde ich den halt gerne nutzen, sowohl an vielen Stellen irgendwie das so massiv zu benennen, wie es geht, und aber eben dann auch, und das möchte ich halt dann eher so, also so auf gleicher Ebene dann aber auch respektiert wissen, dass wir ja auch damit irgendwie umgehen und dass wir ja nicht jenseits davon sind, sondern irgendwie ja auch was damit machen, und das geht nicht darum, dieses, dass wir irgendwas damit machen, bedeutet ja dann, also heißt ja nicht so mit, naja, wir gucken, dass wir da irgendwie durchkommen, sondern irgendwie, es bedeutet ja schon auch ein irgendwie sich was Positives rausziehen. Das gehört schon für mich auch dazu. Ja, und deswegen ist es für mich auf jeden Fall auch eine Zeit, auf die ich mich schon auch freue, wenn es gut läuft. Also seit ein paar Jahren ist es auf jeden Fall was, worauf ich mich tendenziell eher, also nee, es ist was, worauf ich mich seit ein paar Jahren freue, als dass ich das Gefühl habe, dass es irgendwie doof ist. So. Worauf freust du dich denn? Also für mich ist Weihnachten an dem Punkt gut geworden oder ein positives Ding geworden, an dem wir drei gleichzeitig in einem Jahr irgendwie beschlossen haben, nicht mehr mit Herkunftsfamilie zu in irgendeiner Art und Weise Weihnachten zu verbringen, sondern dass wir das halt in irgendeiner Form miteinander verbringen. So. Oder so, also das Und das machen wir jetzt, glaube ich, das vierte Mal. So? Hm. Glaube ich. Ja, das vierte. Weil meine Schwester ist ja auch Herkunftsfamilie. Das stimmt, das stimmt. Bis auf deine charmante Schwester, schöne Grüße. Aber es ging mir jetzt eher um so Eltern. Ja. TM. Oder Elternsternchen oder so. Also halt irgendwie so dieses, ich glaube, mir ging es eher um dieses Kindsein und irgend so eine Pflichterfüllung, gegen, so eine Bringschuld gegenüber irgendwelchen elterlichen Bezugspersonen irgendwie zu haben. So. Und worauf ich mich freue ist, oder was ich halt auch eigentlich ganz cool finde, ist tatsächlich das mit diesen beiden freien Tagen, weil ich finde, das macht schon was, also ich mag diese Zäsur so, also ich finde so diese, eigentlich mag ich so diese Zeit vom 24. bis zum 31. so, also ich, weil viele haben Urlaub in der Zeit, es gibt halt zwei Tage, die die meisten Leute frei haben, ich finde, das macht halt irgendwie so ein, das gibt halt so eine Zäsur in so einem Rhythmus irgendwie, in so einem relativ doll alltäglichen Rhythmus, wo man halt, und irgendwie finde ich das, mag ich so, das, dass ich das so wahrnehmen kann als sowas, wo halt auch alle um mich rum irgendwie mal aus ihrem Rhythmus rauskommen. Und das, das finde ich irgendwie schön, irgendwie, weil das halt was so eine Unterbrechung ist. Das finde ich gut. Und dann freue ich mich, darauf, dass durch die Tatsache, dass halt irgendwie viele Leute um mich herum frei haben und dann auch noch diverse Leute nicht bei ihren Herkunftsfamilien sind, sondern auch wirklich frei haben und dann irgendwie da sind oder so, dann finde ich irgendwie, glaube ich, ganz schön, dass es so eine Zeit ist, in der man sich so, in der ich mir so Sachen vornehmen kann, die man so machen kann. Das finde ich ganz gut. Und oder auch so gemeinsam machen kann. Und ich habe halt für mich irgendwie seit ein paar Jahren überlegt, dass ich die Zeit gerne nutzen würde, um mir irgendwelche abgefahrenen Sachen zu überlegen, die ich so kochen könnte. Und das mache ich dann halt auch, weil dann halt irgendwie eh relativ viel eingekauft werden muss, weil halt irgendwie ist halt irgendwie sowas wie, also gibt halt dann zwei Tage, an denen die Geschäfte nicht aufhören. Und auch sonst irgendwie weiß man halt irgendwie, in der Zeit ist irgendwie tendenziell, irgendwie sind die Läden halt echt richtig voll und so. Also lohnt es sich halt irgendwie jetzt einfach möglichst viel irgendwie für ein paar Tage einzukaufen und dann halt auch da wieder so eine Zäsur zu haben in so einem Alltagsrhythmus irgendwie und mir dann zu überlegen, was ich dann irgendwie so kochen könnte in der Zeit und mir dann so da so Sachen zu überlegen. Und das finde ich irgendwie cool. Also ich finde so, also ich finde es halt schön und worauf ich mich halt freue, ist halt so dieses, dass es so Tage gibt, an denen es mir das Außen relativ leicht macht, mir was anders, also mir was Besonderes oder einen anderen Tagesablauf oder eine andere Zeit für so ein paar Tage, für so eine anderthalb Wochen irgendwie oder eine Woche zu leben und was mir Besonderes auszudenken als sonst. Natürlich könnte ich das sonst auch immer machen, aber das Außen macht es mir an der Stelle halt leicht, weil halt irgendwie niemand irgendwie es merkwürdig findet, wenn ich irgendwie sage, am 25. mache ich einen fetten Braten und mache irgendwie, keine Ahnung, und diddede und so, und dann, ne, und dann mache ich da was zu essen und dann, was weiß ich, oder an der und der Stelle fahren wir irgendwie weg und dann der, oder da gehe ich irgendwie gar nicht einkaufen, weil lehne mal nicht auf. Also das ist halt irgendwie so, also das meine ich halt, glaube ich, auch mit da so das Beste versuchen, draus zu machen. So. Also so, das Außen macht es mir an der Stelle leicht und das kann ich für mich irgendwie nutzen. So. Und ich finde es auch irgendwie eine nette Idee. Ich bin ja auch eine Geschenkefreundin. Ich finde es ja auch schön, Sachen zu schenken. Und ich finde es total, eine total schöne Idee, ausgewählten Leuten, die einem irgendwie wichtig sind, oder wenn man das Gefühl hat, dass man das irgendwie an der Stelle nutzen möchte, Sachen zu schenken, also Sachen zu verschenken an Leute. Und ich finde das schön, wenn die möglichst nichts kosten. Und möglichst halt Sachen sind, die halt irgendwie ja, möglichst günstig sind und dann halt irgendwie, wo möglichst viel Eigenes drin ist, so an Sachen. Also wo es mir wirklich eher gar nicht darum geht, irgendwie, also ich habe nicht das Gefühl, dass es so eine, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, ich habe eine Pflicht an der Stelle was zu schenken, sondern es ist halt für mich eher so ein Ding, wo ich das schön finde. Also das Umfeld, was ich habe, wenn ich da sagen würde, abgesehen vom Kind, ich schenke nichts, dann würde niemand sagen, oh nein, das ist aber doof. Also es ist halt meine Entscheidung, das machen zu wollen irgendwie. Und das finde ich halt irgendwie gut. Und ich, dann kann ich das auch nutzen und mache das dann auch gerne. Was? Ich sag nur Hochzeit. Hä? Was so individuelle Entscheidungen angeht. Es geht ja zum Beispiel auch so dieses, also so der Zeitpunkt ist ja dann schon relativ doll festgelegt. Auf jeden Fall, ja, ich finde halt so dieses Argument von wegen, ach ja, Geburtstage, das ist mir nicht so wichtig, ich kann ja jeden Tag feiern, dass ich auf der Welt bin oder so, das sind halt so Aussagen, ja, natürlich kannst du das machen, aber es gibt halt ein Umfeld, in dem das eingebettet ist und ich sage nicht, dass irgendjemand das nicht anders machen kann, aber ich kann halt für mich sagen, dass ich das für mich, das Außen da total gut nutzen kann, weil es für mich Bedürfnisse befriedigt, die ich halt in mir trage, die ich halt schon, also ich finde es, weißt du, also ich finde es halt was Schönes irgendwie und die Sachen, die ich blöd finde daran, da ich weiß, wie schwer das ist, aus denen rauszubrechen, weil die Tatsache, dass ich nicht irgendwie bei meiner Herkunftsfamilie oder Weihnachten feiere, ist ja was, war ein unglaublich großer Emanzipationsakt. So, und der total anstrengend war und bis heute irgendwie noch nicht irgendwie so mal eben gehandelt wird. Das heißt, ich weiß sehr wohl, was es bedeutet, irgendwie ne, zu sagen, nee, ich mach den Scheiß nicht mit. So. Ja. Irgendwie. Und das kann einem schon schwerfallen. Aber ich kann auch genauso gut das Außen nutzen und Sachen, die ich halt dann cool daran finde, irgendwie einfach machen. So. Ja. Also ich finde Geschenke auf jeden Fall auch echt ein wichtiges Thema. Also sowohl irgendwie da für sich eine Strategie zu finden, irgendwie sowas mit, okay, wo ist denn mein Wohlfühlbereich sozusagen in dem ganzen Thema? Als auch zu gucken, an welchen Stellen irgendwie dann nochmal aktiver mit Strukturen umgegangen werden muss. Also zum Beispiel sowas wie, so dieser ganze Geschenkezwang unterliegt ja auch dem, dass möglichst wenig darüber geredet wird, bis zu dem Zeitpunkt, dass es dann zu spät ist sozusagen, oder zum Zeitpunkt des Schenkens irgendwie, wo dann klar ist, ich habe ein Geschenk für dich, du hast kein Geschenk für mich, das ist irgendwie sozusagen eine Problemkonstellation. Also so in dem traditionellen, was weiß ich, stell dir Herkunftsfamiliensituation vor oder so, dass sozusagen nicht viel über Geschenke geredet werden darf eigentlich, sie aber trotzdem total wichtig sind. Und sozusagen da dann irgendwie nach Strategien gesucht werden muss, wie dann sowas eigentlich unterwandert werden kann oder wie sozusagen, oder nicht mal unterwandert, aber wie man irgendwie so damit einen guten Umgang finden kann. Und das ist halt dann zum Beispiel drüber reden als so eine Möglichkeit. Erstmal sozusagen dieses Geschenke-Ding, was du auch meintest mit irgendwie, ich kann meinem näheren sozialen Umfeld irgendwie sagen, hier, dieses Jahr irgendwie gibt es keine Geschenke und das ist irgendwie, und da weiß ich, dass trotzdem irgendwie kein, oder hoffe ich irgendwie, oder also ich weiß zumindest, es gibt einen Umgang damit, es gibt irgendwie sozusagen, ich kann das auch einfordern, dass Leute damit klarkommen müssen oder so. Und also so, man kann darüber irgendwie, man kann eine Verhandlungsebene finden, ohne dass man weiß, da werden jetzt total die Psychos irgendwie losgetreten. Aber es ist halt so dieser Punkt von, es muss benannt werden. Das ist irgendwie so dieses, okay, das ist halt irgendwie nichts, was als, diese Strukturen sind irgendwie schon aktiv genug und wirken irgendwie überall, dass es halt nicht so dieses, ach, brauchen wir gar nicht drüber reden, Ding funktioniert, sondern das ist schon irgendwas, was so nach einem Umgang verlangt. Naja, ist ja mit vielen, also das ist ja jetzt irgendwie mit vielen Sachen so, dass man, dass viele Sachen selbstverständlich genommen werden, die halt irgendwie mal benannt werden, die dann benannt werden müssen, weil es halt eine Norm ist. Es ist halt eine Norm. Und muss man halt drüber reden, wenn man, wie über alle Normen, so kann man sie jetzt halt zu uns Verhältnis setzen. Und so Idee mit selber machen, finde ich auf jeden Fall auch schon mal echt, ne? Also finde ich auch eine gute Idee. Was halt so dieses Geschenke bedeutet, irgendwie ich kaufe schnell was und verschenke es dann. Sondern irgendwie das nochmal so ein bisschen persönlicher zu machen und irgendwie zu gucken, okay, habe ich da eine Idee? Habe ich da Lust drauf, was zu basteln oder so? Aber es sind halt auch, Zeit auch, ne? Genau, da sind halt dann schon wieder die Ressourcen dran geknüpft. Also es ist so dieses, okay, ich kann versuchen, wenn ich irgendwas selbst mache, kann ich tatsächlich so gut es geht versuchen, irgendwie meine Materialkosten niedrig zu halten. Wobei Selbstmachen ja auch nicht bedeutet, dass es besonders günstig ist. Aber eben auch so diese, also so dieser Mittelweg irgendwie so zwischen, habe ich Zeit dafür, so Geschenke vorzubereiten oder nicht. Also Weihnachten löst bei mir halt irgendwie aus sowas wie, okay, das ist ein ziemlich dickes Thema, da muss man irgendwie in unserem Kultur, mit unserem Kulturkreis irgendwie mit umgehen. Kommt nicht drum rum, in irgendeiner Form muss man halt damit umgehen, weil du kommst einfach, musst halt damit dealen so. Und für mich ist es echt total viel mit, also ich möchte schon gerne eine sehr freie Entscheidung darüber haben, wie ich damit umgehen möchte. Und das heißt für mich halt nicht, dass ich das alles kategorisch ablehnen muss, was da passiert, weil ich das auch, wie gesagt, weil es halt viele Sachen da drin gibt, die ich irgendwie, die bei mir was auslösen von, das mache ich aber gerne. Und deswegen kann ich dann das ja nutzen in der Zeit, wenn es doch eh quasi schon von außen mir so aufgedingst wird, so irgendwie. Und aber, also ich habe so ein Beispiel, wo ich so gemerkt habe, wo ich total froh bin, dass wir so einen relativ kritischen Umgang damit haben oder so einen Umgang, der halt irgendwie, wo relativ klar ist, dass dieses Weihnachten als Fest der Familie und als Fest der und was da so dazugehört und sozusagen, dass so der Grad an Nähe gemessen wird an so, wie verhält man sich an Weihnachten, ne, so, also das ist so, was ich ganz spannend fand, war, dass das Kind hat erst irgendwie angekündigt, dass es uns irgendwie was zu Weihnachten schenken will und hat sich dann kurz vorher entschieden, dass das, was das Kind uns schenken wollte, doch seine Herkunftsmutter bekommt. So. Mhm. Und das fand ich halt so eine ganz spannende Information, also ne, es war so eine ganz spannende Situation, weil ich halt schon kurz überlegt habe, also ich bin mir sehr sicher, dass der Herkunftsmutter dieses Geschenk deutlich wichtiger ist als uns, so, aber dass das so ist, hat, glaube ich, mit der Auseinandersetzung zu tun, die wir halt irgendwie mit diesem Thema schon gemacht haben. So. Und wenn das halt ungebrochen wäre, sozusagen, und undiskutiert, dann würde das halt irgendwie schon wäre dieser Akt einfach irgendwie schon eine emotionale Zurückweisungsaktion. So. Und oder so ein Entscheiden, ne, so irgendwie. Du meinst, ist ein Akt der Umentscheidung? Der Akt der Umentscheidung und der Akt des irgendwie, ach nee, ich, dabei, also die Beweggründe sind ganz praktische, das weiß ich auch, aber da hängt halt eine emotionale Ebene drin, die halt auf, die durch dieses Konstrukt Weihnachten halt irgendwie da so reingezogen wird irgendwie. Und ich habe halt so richtig gemerkt, wie so in dieser Handlung so total, dass ich so gemerkt habe, dass so der Umgang damit, wie da sozusagen mit diesem ganzen, wie verhalten, das war nicht so mit wie verhalte ich mich oder in dem Fall halt so, wem beschenke ich jetzt irgendwie dieses eine Geschenk, was ich habe, dass das halt schon so einer aktiven Auseinandersetzung mit diesem ganzen Thema bedarf, um sich so von so einer emotionalen Ebene loszulösen. Genauso wie zum Beispiel an Weihnachten darf man sich nicht streiten oder sowas, ne, irgendwie, oder so, was ja dann dazu führt, dass alle sich streiten, irgendwie, aber so, also dass es sowas super Harmonisches sein muss oder sowas, von dem ich auch Abstand nehmen würde. So, also ich, so, also und wenn man halt Weihnachten, wenn man beschließt, Weihnachten den ganzen Tag im Bett zu hängen und Videospiele zu spielen und irgendwie nichts irgendwie zu machen von dem, was man sich vorgenommen hat, wäre das für mich auch total fein. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man, ich glaube, dass halt schon gut ist, da auch bestimmte tradierte Sachen einfach zu nehmen und zu hinterfragen und dann zu überlegen, inwieweit sie einem persönlich wichtig sind. Und wenn sie einfach nicht mehr wichtig sind, dann kann man sie halt sein lassen. Ja. Aber wenn sie halt da sind, und dann kann man sie auch machen. Ja. Und du. Luke ist immer noch da, aber sagt irgendwie nichts. Ich bin beseelt. Oh, der Geist der Weihnacht hat dich erreicht. Ja. Ja. Ich glaube, ja. Das ist ganz schön. Das ist alles so schön, ne? Na, ich hatte jetzt irgendwie. Also ich glaube, das geht vielen Leuten ähnlich irgendwie, dass die sagen würden so, hey, ich bin halt einfach nicht christlich oder ich halte jetzt nicht so viel von Weihnachten oder ich habe eh nicht so viel mit meiner Familie zu tun oder es stresst mich immer, wenn ich an Weihnachten zu meiner Familie fahre oder ich habe eh nicht so viel Geld oder ich stehe eh nicht so auf diesem Kommerzkram. Deshalb versuche ich mir irgendwie einen anderen individuell guten Umgang mit Weihnachten zu suchen. Und was ich aber nochmal spannender finden würde, wäre doch nochmal zu gucken, wie wir aus einer queeren Perspektive da eigentlich drinstehen oder sowas. Denn sonst ist es halt so eine Erzählung, ja, was machen wir an Weihnachten? Wir machen halt nicht das, was ganz viele andere machen. Hm, gut. Wir feiern zwar ein bisschen, aber... Ich finde, wir feiern ganz schön doll. Ja, ich finde auch, wir machen relativ viel... Also mal von dem Herkunftsfamilienkram abgesehen. Da wir jetzt ja auch legitimiert sind, sozusagen irgendwie nochmal durch Kind. Also so, das haben wir ja schon auch gemerkt, dass irgendwie so die Anwesenheit von einem Kind nochmal uns legitimiert, an einem Ort zu sein. Ja, ich glaube auch, wir machen ganz schön viel und das finde ich zum Beispiel interessant, insofern als, ich glaube, wenn ich mir das aussuchen würde, dann würde ich gar nicht Weihnachten feiern, weil mir das wirklich irgendwie eigentlich nichts bedeutet, würde ich sagen. Aber ich merke schon, gerade in Bezug auf Kind, dass ich offensichtlich da nicht drum rumkomme oder so. Das finde ich schon spannend. Also wenn ich Weihnachten alleine, also wenn ich jetzt keinen drumherum hätte, also euch in dem Fall, wo halt klar ist, so, okay, wir verbringen die Zeit irgendwie zusammen oder wir planen das irgendwie zusammen. Ich habe gerade überlegt, was ich dann machen würde. Ich würde schon was Besonderes machen. Allein schon, weil ich weiß, dass ich diesem Druck von außen irgendwas entgegensetzen müsste. Also ich glaube, ich würde sonst echt dazu neigen, depressiv zu werden. Mhm. Oder halt so dazu neigen, irgendwie traurig zu werden, weil das halt irgendwie schon... Also ich würde schon, glaube ich, probieren, das dann so eine bewusst in der Zeit mir was Gutes zu tun oder mir irgendwie mir eine schöne Zeit zu machen. Irgendwie so das, was ich halt jetzt auch mache, aber ich würde es dann halt irgendwie anders machen, aber zu wirklich bewusst, also ich würde jetzt nicht in ältere Muster zurückfallen, was ich halt früher so gemacht habe an Weihnachten, aber sondern ich würde halt schon einfach sehr doll probieren, es mir gut gehen zu lassen und mir für mich die Zeit irgendwie schön und toll und angenehm irgendwie zu gestalten, weil ich, wenn ich halt einfach irgendwie so tun würde, als wenn das da draußen nicht existieren würde, dann würde ich mich, glaube ich, einfach selber verarschen und hätte das Gefühl, ich müsste viel zu viel Anstrengung aufbringen, um irgendwie das irgendwie zu ignorieren. Also habe ich das Gefühl, dann lieber irgendwie reingehen und irgendwie in irgendeiner Form mitschwimmen, in dem Sinne, dass es halt ja, dann auch wieder das Beste halt aus dem, was da ist, irgendwie machen, ne? Und dann halt, ich glaube, das würde ich machen. So. Weil ich glaube, es ist mir auch gar nicht so wichtig, aber ich hätte das Gefühl, wenn ich mich dem komplett verweigern würde, dann müsste ich mich total anstrengen und hätte so einen unglaublich großen Energieaufwand, der dann total negativ ist. Mhm. Und wenn ich doch frei habe, dann kann ich ja auch was Cooles machen. So. Ja, aber ich glaube trotzdem irgendwie so genau der Energieaufwand, der dann halt nötig ist, wenn vielleicht nicht irgendwie für alle, aber bestimmt für viele. Und klar, irgendwie mir geht es ähnlich, dass ich zu Weihnachten halt auch wahrscheinlich anders drauf bin als an anderen Tagen oder so. Finde ich schon wichtig, dass halt auch nochmal das, was Steff am Anfang meinte, das nochmal tatsächlich auch nochmal aus einer queeren Perspektive zu gucken, was das eigentlich bedeutet. Und einfach, ich glaube, ich hätte einfach, glaube ich, ein bisschen mehr jetzt nicht nur, was machen wir persönlich an Weihnachten, sondern wie lässt sich denn Weihnachten aus einer queeren Perspektive denken oder kommentieren oder sowas? Ich glaube, ich hätte dann... Ja, bitte. Also. Das finde ich gut. Ich meine, du hast das ja auch schon gemacht mit irgendwie was so irgendwie dieser religiöse Aspekt zum Beispiel angeht. Es gibt halt so viele Facetten und die sind halt einfach, also so, ich finde die Kunst oder das Gute, ich finde, was halt wichtig ist an solchen machtvollen Knäueln irgendwie, ist ja, die Sachen auseinanderzunehmen und irgendwie so einzelne Stränge zu betrachten, was da eigentlich so sich zusammenknäult an diesem Phänomen, dass das irgendwie so eine Weihnachts irgendwie, sei es jetzt irgendwie eine körperliche oder eine Hirnstarre oder sowas produziert wird, an also unter was für einen Druck Menschen geraten dabei innerhalb dieser Weihnachts- oder Vorweihnachtszeit und woraus der sich eigentlich so zusammensetzt, weil es kann ja auch im sehr unterschiedlich sein, weil es eben so viele Aspekte hat. Und ich merke, ich bin einfach sehr am Arbeiten in der Vorweihnachtszeit, um diese Sachen auseinander zu bekommen, zum Beispiel, damit das irgendwie in einem, ja, damit ich irgendwie gut durch die Zeit komme, dass es mich nicht so doll mitnimmt, dass ich aber zum Beispiel auch noch gucke, irgendwie was, wie möchte ich eigentlich die Zeit verbringen und was finde ich irgendwie gut an Perspektiven. Ich glaube, das meinte ich halt mit, dass man halt einfach überhaupt nicht drum rumkommt, sich da irgendwie ins Verhältnis zu setzen. Und das ist ja genau das. Also man setzt sich halt irgendwie ins Verhältnis und guckt halt, was, ne, was passiert da eigentlich so. Also ich glaube, ich wage mal zu behaupten, dass eigentlich niemand komplett ungebrochen durch diese Zeit durchgehen kann. So. Oder dass es halt immer irgendwie, und sei es dann halt wirklich irgendwie so dieses, was weiß ich, der Stau, in dem man dann plötzlich steckt, der irgendwie ganz unweihnachtlich ist irgendwie und unromantisch. Oder der Streit mit der Familie, also mit der Familie, bei der man dann irgendwie hockt oder so, oder mit den Leuten, mit denen man da irgendwie, oder die Firmenweihnachtsfeier, auf der halt irgendwie blöde Sachen passiert, dann irgendwie so. Also dass da irgendwie, glaube auch, selbst wenn Leute jetzt nicht sonderlich kritisch sind, dass es eigentlich sowas ist, was so total machtvoll ist und was halt dann aber, wo einfach niemand eigentlich so durchkommt, so, sondern dass eigentlich das so in sich schon total, weil es einfach so aufgeladen ist, irgendwie schon so total viele Stolperfallen mit sich bringt und Probleme. Also ich meine, du kannst, es reicht ja schon, also so wirklich so, ich kann auf die Straße gehen und ich kann irgendwie Gesprächen von Leuten zuhören und ständig taucht dann dieses, naja, irgendwie auf. Also dieses, ich bin jetzt schon seit 3 Wochen eigentlich am Weihnachtsgeschenke kaufen und habe trotzdem irgendwie noch so ein paar, muss jetzt trotzdem noch in ein paar Läden, naja, aber es ist ja irgendwie Weihnachten und es ist ja dann auch bald vorbei. Oder eigentlich, ich verstehe mich mit meinen Eltern eigentlich ganz gut. Weihnachten ist jetzt irgendwie meistens ein bisschen anstrengend, aber naja, irgendwie so, es ist ja, da sind ja, da habe ich ja dann auch frei und kann ja da irgendwie mal hinfahren und freuen uns ja auch irgendwie uns zu sehen oder sowas. Also so, ich finde, da muss ja so ganz viel immer, es muss ja auch ganz viel darüber geredet werden. Weil sowohl irgendwie sich darüber auszutauschen von, boah, eigentlich bin ich total gestresst. So. Oder eben auch so irgendwelche kindbezogene Mails oder sowas, die wir irgendwie dann bekommen. Ja. So, was so dieses so, irgendwie. Ich bin so gestresst und ich gehe davon aus, ihr seid auch so gestresst gerade irgendwie. Ja, sowas, ne? Also, wo ich mir dann denke, es gibt bestimmt genug Leute, also das war jetzt so eine Fußball-Mail irgendwie, ein Fußballverein so, nicht alle Leute in diesem Fußballverein sind Christen oder haben einen christlichen Hintergrund und feiern irgendwie Weihnachten. Also kann man nicht automatisch von ausgehen, da sind wahrscheinlich eine ganze Menge Leute dazwischen, die einfach gerade überhaupt nicht gestresst sind, sondern irgendwie vielleicht sich eher auf ein paar ruhige Tage freuen, weil sie halt vielleicht da nochmal anders irgendwie oder noch da. Das Level einfach ein anderes ist oder so. Wobei mich da halt wirklich mal ernsthaft interessiert, also mich würde das wirklich mal interessieren, wie das wahrgenommen wird von Leuten, bei denen das halt einfach nicht so eine große Rolle spielt. So. Also das finde ich schon spannend irgendwie zu gucken, was das irgendwie mit Leuten macht. Karte hat gerade sehr gehärtet. Laut gegähnt. In das Schwein hineingegähnt. Ja, selbst die Katzen haben Weihnachtsgeschenke bekommen. Vom Tierfutterversand. Aber da konnte man ja schon merken, was eigentlich dahinter steckt, weil diese Weihnachtsgeschenke mit irgendwelchen Katzendrogen versetzt waren. Sodass sie es sofort geil fanden. Ja. Und so funktioniert es halt. So läuft's. Was bringen wir? Nichts. Alkohol. Eine Rechnung. Und, nee, Alkohol und Schoki. Achso, du meinst, das sind unsere Drogen. Ja. Also, Steff meinte neulich, und das würde ich jetzt gerne nochmal reinbringen, es gibt in Hamburg das Glitzer, eine queere Abendveranstaltung, die findet immer mittwochs statt. So, Kneipe. Manchmal mit irgendwas dabei, aber häufig auch einfach nur Kneipe. Und dieses Jahr ist ja irgendwie der zweite Weihnachtstag ein Mittwoch und das Ding findet halt trotzdem statt. Und das, da meintest du, Steff, schon, das findest du gut und das findest du auch irgendwie, würdest du auch als Zeichen sehen. Und ich finde es eigentlich auch spannend, weil es halt erstmal davon ausgeht, es halt, gibt halt nicht so diese Voreinstellung, es ist Weihnachten, da darf nichts stattfinden, was normalerweise stattfindet. Hm. Und es ist eh niemand da, weil alle bei ihren Eltern sind. Sondern es ist Weihnachten und die Kneipe findet trotzdem statt und offensichtlich gehen die OrganisatorInnen davon aus, dass halt auch genügend Leute in Hamburg sind, dass sie da nicht alleine rumstehen. Mhm. Und das finde ich halt schon mal besonders, weil offensichtlich, und das geht uns ja ähnlich, dass wir eigentlich davon ausgehen können, dass so aus unserem FreundInnenkreis tendenziell einige Leute halt eben nicht nach Hause in Anführungsstrichen fahren, zur Herkunftsfamilie fahren oder da feiern oder sowas, sondern halt irgendwie eben das anders verbringen. Mhm. Und das ist halt aber auch. Und das hat ja aber auch Gründe. Mhm. Und das finde ich wichtig, das zu erwähnen. Und dann finde ich zum Beispiel, dann wird es halt spannend zu gucken, so queere Weihnachtsparty oder queere Weihnachtsfeier oder queerer Weihnachtsmarkt oder keine Ahnung was. Da treffen dann halt schon einfach so unterschiedliche Lebenswelten aufeinander und unterschiedliche Strukturen und so, wobei halt die einen irgendwie nicht so richtig sichtbar werden oder sowas. Hm. Was meinst du mit, was nicht richtig sichtbar wird? Es wird halt nicht mitgedacht. Also ich glaube, von vielen Leuten wird es nicht mitgedacht, dass also ich könnte mir gut vorstellen, dass bei vielen Leuten, die halt sich so in queeren Kontexten bewegen und nicht zu Weihnachten zur Herkunftsfamilie fahren, dass das vielleicht nicht unbedingt die besten Gründe hat, irgendwie, warum sie da nicht hinfahren. Außer Empowerment. Also es ist gut, da nicht hinzufahren, weil bessere Zeit dann oder so ist. Und damit müssen sich Leute aber ja auseinandersetzen, wenn diese ganze Weihnachtszeit die ganze Zeit erzählt, super Zeit, Friede, Freude, Eierkuchen, allen geht's gut, alle fahren nach Hause. Fest der Liebe, Fest mit den Lieben. So. Das ist Ami-mäßig, oder? Das Fest der Liebe irgendwie, das klingt immer für mich so nach Hollywood. Naja, das macht's ja nicht besser. Katze darf nicht über den Tisch springen und sie tut es trotzdem. Und jetzt wetzt sie ihre Krallen am Familienplenumsbuchumschlag. Und ich merke zum Beispiel so, wenn, also... Sehr gut. Der Kater und die Kerze. Entschuldigung. Also ich merke schon so mit Kind und dann gibt es irgendwie so eine Nötigung, da einigermaßen irgendwie was Weihnachtliches draus zu machen, denn vielleicht findet das Kind es nicht so geil. Nur weil ich jetzt irgendwie mein Weihnachtsding am Laufen habe, muss er darunter leiden, dass er dann irgendwie, dass ich ihm sage, so, ja, Weihnachten gibt es nicht bei uns, muss ja nicht sein. Aber dann bedeutet das halt für mich, dass ich mich da einfach in einer sehr klaren Position wiederfinde. So, meine Position ist halt eben nicht die wichtige in diesem Fall, sondern das, was alle anderen machen, wie so häufig. Ja. Hey. Ich finde es halt an der Stelle, ich meine, da wir ja irgendwie, ich glaube, das ist halt dann wie an so vielen Stellen, glaube ich, einfach wichtig, da sowas zu machen wie, naja, es muss halt einfach irgendwie wahrscheinlich, man kann es halt nicht so richtig ignorieren, wie bei so oft mit so einem Kind, kann man halt so das Außen, das ist total Der Kater spinnt gerade, deswegen gerade etwas abgelenkt. Spinnt mal raus. Mhm. Kannst es versuchen. So, und der Kater wird jetzt nach draußen transportiert. Er will aber nicht von der Schulter. Nein, ein bisschen flauschigen Schwanz. Ja. Vielleicht musst du wieder zurückkommen. Oder gehst in die Hocke und schmeißt ihn runter. Das geht auch. Dann ist er in Bodennähe. Tja, jetzt musst du dich entscheiden. Na gut. So. 30 Sekunden ist der Kater wieder drin. Also das ist ja eigentlich sowas, was wir ja schon ganz oft erlebt haben, also gerade im Zusammenhang mit Kind, dass so dieses, wir machen alles ganz anders und wehren uns gegen sämtliche Strukturen, Ding irgendwie einfach mal überhaupt nicht funktioniert, sondern dass es halt irgendwie immer so ein Deal mit ist und so, und gerade im Zusammenhang mit dem Kind irgendwie so ein Deal mit und dann irgendwie da drin dann irgendwie halt Umgang lernen, Umgang damit zu finden, mit dem es allen irgendwie... Aber dem es irgendwie allen irgendwie gut geht und wo wir irgendwie nicht das Gefühl haben, dass es uns zu sehr aus allem rausreißt und irgendwie total schlimm ist. So irgendwie. Und, oder was wir halt dann so seelisch und moralisch oder politisch einfach überhaupt nicht mehr vertreten können. So irgendwie. Was weiß ich, Weihnachtsbaum zum Beispiel irgendwie. Das ist ja so mein Ding irgendwie. Ich halte es für völlig bescheuert, sich so einen Weihnachtsbaum also das ist tatsächlich was, das ist ein total reines Zugeständnis an das Kind irgendwie, dass es irgendeine Form von Weihnachtsbaum gibt und die letzten Jahre hatten wir halt auch einen und dieses Jahr werden wir keinen haben, so, sondern halt so ein paar, aber zumindest so ein paar Zweige irgendwie und so, also um halt irgendwie irgendeine Form von, da ist halt irgendwie was und irgendwie da, dem folgen wir auch so, ne? Aber das ist halt, ja, das ist glaube ich halt so ein Umgang irgendwie, ne? So. Was halt immer, so, ja, ich glaube auch, dass wir halt, also ich glaube, das ist halt auch so eine Langzeitperspektive mit Kind dann auch. Also vor allem mit Kind, das eben nicht in unserem Lebensfeld reingewachsen ist, sondern irgendwie reingestolpert ist. Und das ist eher so ein, ich bin mir sicher, dass das Jahr für Jahr irgendwie nochmal anders wird. Und auch sozusagen dann weniger Kompromisse für uns bedeutet, sondern dass wir gemeinsam, also dass wir dann zu viert irgendwie mehr Konsens und Kompromisse irgendwie bilden. Das halt sei es halt sowas wie, naja, wir haben halt dann einen Baum, der eben wieder eingepflanzt wurde und so. Also das sind ja schon irgendwie dann zumindest mal so Mittelwege, bei denen es darum geht, dass wir das gerade noch, dass wir das zwar als Kompromiss empfinden, aber das trotzdem noch ein vertretbarer Kompromiss ist. Irgendwie so ein bisschen so in dem Rahmen. Das ist so ein, okay, es ist klar, hier geht es nicht gerade darum, dass unsere Prioritäten gerade Prioritäten sein dürfen, sondern dass sie halt trotzdem irgendwie berücksichtigt werden. Und das hatten wir ja dann schon an verschiedenen Stellen gemacht, was so eben so Weihnachtszubehörkram irgendwie angeht oder die Art und Weise, was wir schenken und wie wir schenken oder sowas, dass dann mit irgendwie nochmal ein bisschen anders umgegangen wird oder nochmal so andere Perspektiven aufgetan werden von sowas mit drauf bestehen, dass wir uns zum Beispiel auch einfach gegenseitig was schenken, von dem klar ist irgendwie so, okay, da haben wir irgendwas füreinander gemacht oder so. Also diese selbstgemachte Geschenke-Ding zum Beispiel. Das ist ja schon total crazy irgendwie, wenn du das mit herkömmlichen, wenn du das so sonst so mit Standard-Weihnachtssachen irgendwie, die nur einen möglichst viel kaufen und möglichst viel verschenken an fertigen Sachen ist. Also ich glaube, es sind halt so die Kleinigkeiten, die den Unterschied erstmal ausmachen, aber die werden halt größer. Die Kleinigkeiten werden halt größer und wichtiger und das sind sozusagen immer schon so, naja, so kleine Spuren, die wir eben legen und die halt dann auch nicht auszudividieren sind oder so. Ja, also ich glaube auch, dass wir weit davon entfernt sind, irgendwie sowas mit irgendwie, dass wir uns da irgendwie 100% sehen können. Das wird eh nicht gehen, weil dafür sind wir halt irgendwie nicht alleine, sondern zu mehrt. So, das bedeutet ja immer irgendwie eine Art von Kompromiss und Konsens finden, aber ja, ich habe da auch die Hoffnung, dass da so die Jahre irgendwie uns voranbringen, was diesen Weihnachtskram angeht. dass das nicht so sein wird wie die letzten Jahre. Ja, aber so Familienkram auf jeden Fall auch echt doll. Was so... Rups. Meine? Ja, dieses, also was so Familie angeht, einfach dieses Thema Familie und Weihnachten feiern und so. Ich wusste, ich hatte was, aber ich war jetzt gerade auf der falschen Fährte, und zwar was dieses Zuhause angeht. Dieses Home, also dieses Zuhause in Anführungszeichen. Zum Beispiel, genau. Das irgendwie. So, ich kenne das auch. Ich habe auch schon in einer anderen Stadt gelebt und habe trotzdem noch irgendwie von dem Ort, von dem ich hergezogen bin, als irgendwie länger zu Hause gesprochen. Aber das war halt dann irgendwann vorbei. Und dass halt irgendwie so klar ist, dass irgendwie zu Hause dort ist, irgendwie, wo die Leute irgendwie zuletzt dann irgendwie noch bei ihren Eltern gelebt haben. Punkt 1. Und nicht das, wo sie seit 10 Jahren oder sowas irgendwie schon leben und sich irgendwie dort irgendwie ein erwachsenes Leben aufgebaut haben oder so. So, da finde ich irgendwie so die Sprachwahl immer sehr interessant und auch sehr verstörend. Mhm. Ich bin neulich über eine Sache gestolpert im Internet. Da gibt es irgendwie den Tumblr PhD Stress. Also dieses Erfahrungen in Form von kleinen bewegten GIF-Bildchen aus der Lebensrealität eines sich selbst als queeren Grad-Student, einer Grad-Student sich bezeichnenden Person. Und da gab es dann auch so ein bewegtes Bildchen mit der Unter- oder Überschrift irgendwie sowas wie Going Home und Home in Anführungszeichen for Christmas oder so. Und dabei war auf diesem bewegten Bildchen eine Person gezeigt, die irgendwie eine Katze an der Leine hinter sich her schliff. Schliff? Ja. Also die Katze ist irgendwie so, ist gerade nicht mitgelaufen, sondern irgendwie wurde so gezerrt. Und da dachte ich dann auch so... Entschuldigung. Kater bekommt mal wieder Aufmerksamkeit. Da dachte ich so, ja, also so dieses Gefühl von irgendwie so, nach Hause gehen und was ist eigentlich, warum heißt das eigentlich Zuhause und sowas? Und also so, da war dieses Zuhause in Anführungszeichen, war ja schon mal eine Markierung von etwas. Aber da steckt halt dann auch drin so dieses, ja, wenn du damit aber so ein massives Bild irgendwie verbindest, warum machst du es eigentlich? Versuch mal den Beuteltrick. Jetzt kommt der Kater in den Ruhebeutel. Ich kann jetzt mal kurz beschreiben, was ich hier tue. Ja. Marlene hält vor dem Eingang des Vorratkämmerchens einen Jutebeutel, in der Hoffnung, dass der Kater dann gerne reinspringt, weil er sehr gerne sich in Jutebeuteln. Er läuft über meinen Tee. Auffällt. Er krabbelt dann rein oder manchmal hüpft er auch einfach kopfüber rein. Dann, er ist eigentlich sehr groß, aber er schafft es sich dann immer so in diesen Jutebeutel so zu arrangieren, dass es irgendwie gemütlich ist für ihn, und dann liegt er oder sitzt er da und findet das dann gut. Man kann ihn dann auch wahlweise an einen Türknauf hängen. So, der ist jetzt da drin. Genau. Freut sich. Ist ganz brav. Brav und schläft jetzt hoffentlich ein. Ist er schon mal eingeschlafen in dem Ding? Ist das nicht ein bisschen hart dann für ihn? Ach Quatsch. Zu beobachten, wie den Kater, ob er drin bleiben will oder vielleicht doch oder nicht. Genau. Ja, und das war halt dann so die Frage von erst so, oh ja, klar, irgendwie wurde was Wichtiges benannt und irgendwie auch so diese, einerseits auch so dieses, vielleicht so eine Gewaltform oder von einer, irgendwie so ein Gefühl, was machen da Strukturen mit mir, dass ich irgendwie, dass ich mich eigentlich kaum bewegen kann, aber sozusagen ich trotzdem irgendwo hingezerrt werde. Einerseits und andererseits war aber in dieser Aussage auch schon drin, dass diese Person es macht. Ja. So. Ja. Was halt dann schon so dieses, also einerseits ja auch gut ist zu benennen, irgendwie von irgendwie so, boah, das ist irgendwie, das fühlt sich nicht gut an. Aber ich mach's trotzdem. Also so das, da geht es ja einfach um sehr krasse Strukturen und die sind halt, ist ja auch einfach nicht so dieses, ach, ich entscheide mich einfach dagegen und dann mache ich es nicht mehr, sondern es ist einfach echt ein ziemlicher Akt, das irgendwie zu machen. Und wie Marlene ja auch schon meinte, dass es eben auch so dieses, das hat sich auch nicht erledigt irgendwie mit das einmal machen, sondern es ist auch einfach irgendwie ein Ding, was im Zweifel alle Jahre wieder irgendwie passieren kann. Oder das war jetzt schön, gell? Oh. Mit allen Mitteln versuchen wir jetzt diesen Kater abzulenken. Sehr schön. Aber dann lass mal die Tür offen. Entschuldigung, das ist jetzt echt so ein bisschen zerfasert, ne? Ja, der Kater blinkt. Der Kater macht ein bisschen ablenken. Ja. Das ist echt wie so ein Baby, ne? Also, wenn der nicht. Ich will jetzt auch mehr so kalt. Ihr könnt jetzt nicht einfach irgendwas machen. Ach, geht. Ja, insofern, also bei Queer geht es ja häufig auch um Wahlfamilie. Mhm. Und dann könnte ja zum Beispiel halt so ein Glitzertreffen auch ein queerer Umgang mit nach Hause gehen sein. Also sich halt irgendwie extra in der Weihnachtszeit nochmal zu treffen, um so ein Wahl zu Hause zu zelebrieren und halt irgendwie auch so einer Depression irgendwie entgegenzuwirken. Ja. Oder so ein Alleinsein zwischen allein unter Heten oder so. Ja. Oder diesen halt allein in diesen Normen, die halt offensichtlich erstmal, so wie es transportiert wird, überhaupt nichts Problematisches daran finden, dass alle nach Hause fahren. Und so feindlich sind gegenüber anderen Lebens. Aber das, was, also ich empfinde das, was wir machen, schon auch relativ doll genau so. Also ich meine, ja, das, was irgendwie so, wie ich die letzten Jahre Weihnachten verbracht habe, hatte schon relativ viele Anteile von nicht allein unterheben, in irgendeiner Herkunftsfamilie zu sein und in Strukturen, in denen ich irgendwie, nur weil es irgendwie so angeblich so gemacht werden soll, an Weihnachten irgendwie das mitzumachen. Weil wir wiederum halt andere Dominanzstrukturen sozusagen dann verwenden können, um irgendwie damit so einen gewissen Komfort zu haben. Also sowas mit irgendwie eine Beziehung. Also eine irgendwie Beziehungsstrukturen und sowas, was ja dann schon irgendwie als, das ist gesellschaftlich anerkannt, als irgendwie so Stempel, du bist nicht allein, irgendwie. Oder eben so diesen Drang oder so dieses, ach ja, stimmt, ist ja Kind da irgendwie, dann wird schon nochmal ein bisschen weniger nachgehakt irgendwie, warum man denn jetzt gerade nicht irgendwo hinfahren möchte und so. Das schafft ja schon nochmal ein bisschen Luft und ich glaube, diese Luft haben halt dann andere auf jeden Fall nicht. Ja. Oder das ist halt schon irgendwie was, womit dann Leute nochmal mehr umgehen können. Also dieses Alleinsein-Thema ist, glaube ich, echt richtig groß um Weihnachten rum. Deswegen, das war mir eben auch in den Sinn gekommen, als du vorhin, Joke, zum ersten Mal von der Bar erzählt hattest, so dieses, also das ist ja eben, dass es sowohl dieses Ding ist von, warum sollte das ausgerechnet an diesem Mittwoch nicht stattfinden, als auch irgendwie so, es ist gerade wichtig, dass es stattfindet, um irgendwie einen Punkt, um irgendwie einen Ort zu haben, irgendwie zusammenzukommen und vielleicht auch nicht, und das vielleicht dann aber auch nicht selbst organisieren zu müssen, zum Beispiel von, ich möchte Leute um mich haben, deswegen muss ich mich ganz so anstrengen und muss irgendwie meinen ganzen Freundeskreis rumfragen, wer denn wann irgendwie vielleicht Zeit hat, um Weihnachten rum irgendwie sicherzustellen, dass ich irgendwie genügend Gesellschaft habe, um irgendwie nicht in irgendwo doll reinzuplumpsen in eine Weihnachtsdepression oder so. Also wird ja schon ganz schön viel verlangt, auch von Leuten damit umzugehen. Also ich glaube, für mich wäre so ein queeres Umgehen mit Weihnachten halt einfach erstmal nichts sozusagen für gegeben zu nehmen und nichts zu reproduzieren, was ich jetzt meinetwegen irgendwie total unproblematisch an diesem ganzen Weihnachtskram finde, gegenüber anderen, für die das vielleicht gerade das jetzt irgendwie das ist, was nicht passend ist. Also wenn für mich irgendwie Plätzchen backen der super Teil an Weihnachten ist, kann es ja sein, dass es für eine andere Person einfach so das Scheißerlebnis an Weihnachten per se ist, Plätzchen backen. Also das Reproduzieren an sich finde ich an der Stelle nicht so schlimm, aber das unkommentierte Reproduzieren fände ich dann schlimm. Also das halt sozusagen das selbstverständliche Reproduzieren. Also wenn man sich darauf einigt, Normen zu reproduzieren, ja, indem man sich gegenseitig was schenkt oder Plätzchen weg, das finde ich nicht, also das finde ich jetzt nicht verwerflich so irgendwie. Das wäre für mich eher so ein Deal mit. So. Nee, ich meinte jetzt auch eher gar nicht so in so einer Gruppe, die sich jetzt darauf geeinigt hat, so wir verbringen jetzt Weihnachten so und so und backen dann Plätzchen und dann gibt es den Braten oder sowas und dann schenken wir uns was, sondern tatsächlich eher so im erweiterten Sprechen über Weihnachten. Halt irgend das vielleicht. Also ich glaube, für mich wäre so ein queerer Umgang damit, dass halt bestimmte Wörter erstmal nicht unbedingt fallen müssen. Oder wenn sie denn fallen, dass eine Berichtigung stehen bleiben kann, solcher Worte, oder dass einfach mit einem Bewusstsein fallen, dass die nicht allgemeingültig sind oder sowas. Genauso wie es ja eigentlich gibt es ja auch so für diese ganzen Floskeln gibt es ja eigentlich auch so eine inklusivere Formulierung, dass Leute halt nicht schöne Weihnachten sagen sollen, sondern schöne Feiertage oder sowas. Ja, genau. Das und, oder freie Tage. Ja. Obwohl nicht alle frei haben auch wieder. Ne? Ja, mir geht es immer so mit Weihnachten feiern. Tatsächlich. Also Weihnachten feiern finde ich auch sowas, also ich feiere das nicht. Es ist für mich nicht das Gefühl, dass ich irgendwas feiere. Ich verbringe das irgendwie, aber feiern, das wäre halt sowas irgendwie, so ein das ist ja so ein freudiger Anlass irgendwie und den freudigen Anlass sehe ich jetzt nicht so dringend irgendwie. Das ist halt ja schon eher so ein Verbringen. Mhm. So. Ja, und ich finde schon, also wenn, um jetzt nochmal da auf den Anfang zurückzukommen, ich finde schon, wenn ich sowas lese wie, oder wenn Steff sowas erzählt wie queere Weihnachtsfeier, dann finde ich schon das echt hinterfragenswert. Also dann würde ich schon fragen, so, okay, es gibt irgendwie so eine göttliche Empfängnis in einem Heteropaar und das hat irgendwie zu einer total normativen, gewaltvollen Erzählung geführt. Das ist eine krasse Tradition irgendwie, unter der massiv Leute auch leiden. Was ist daran das Queere? Also, Also, und gar nicht unbedingt, also ich würde jetzt noch gar nicht unbedingt auf dieses Religionsding kommen, weil ich schon, da würde ich mich, glaube ich, nicht so doll aus dem Fenster hängen wollen, weil ich halt irgendwie keine Ahnung von Leuten habe, die sich jetzt als queer und religiös verorten würden und irgendwie, keine Ahnung, da nochmal andere Möglichkeiten vielleicht haben, so eine Weihnachtsgeschichte dann auch anders zu verargumentieren oder zu belegen oder sowas. Also was mir einfällt, was als schon so ein queerer Aspekt sein könnte, wäre ja durchaus, dass also die Überlegung ist, so eine queere Weihnachtsfeier könnte ja genau sowas sein wie, okay, da ist irgendwie um mich rum so dieser ganze Weihnachtsscheiß und ich muss mich vielleicht als queere Person oder als queer lebende Person mit unglaublich vielen Normen irgendwie auseinandersetzen und muss mich total viel, also vielleicht, das passiert ja jetzt nicht so selten, dass Leute, die sich irgendwie queer verorten oder da irgendwie sich zwischen den Normen, vielleicht also doll halt so Geschlechternormen irgendwie bewegen, Probleme haben in ihrer Herkunftsfamilie und das aber mit Weihnachten relativ stark verknüpft ist, sodass da halt relativ viel Stress auch an der Stelle irgendwie aufgebaut wird. Und dann könnte ja eine queere Weihnachtsfeier halt auch so ein Ort sein, an dem eben auch der Kater steht in der Show, an dem halt so eine Art keine Ahnung, also es könnte sein, ein Claim von irgendwie, wir machen halt hier irgendwie, wir versuchen halt irgendwie Dinge, die halt in Weihnachten passieren, die total massiv sind, halt irgendwie mit Leuten zu verbringen, die halt, für die das halt nicht stressig ist, dass man sich zum Beispiel auch irgendwie an Geschlechternormen stößt, so, oder halt auch ein Ort, an dem halt dann so eine Art, also an dem es vielleicht für Leute auch eigentlich irgendwie, die halt an ganz vielen Stellen, warum auch immer, das halt dann total... es ist unglaublich heute. Er ist den ganzen Tag am Suchen, mir irgendwie die Unterhaltung stören kann und Aufmerksamkeit ziehen kann. Also so eine Art, naja, also, ne, was ich halt mal, also, jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Also, naja, sowas wie, wir, also Leute finden halt aus irgendwelchen Gründen halt irgendwie bestimmte Aspekte daran wichtig, weil sie halt irgendwie für sie in irgendeiner Form positiv belegt sind und finden halt aber viele Sachen vielleicht auch blöd, die mit Weihnachten verbunden werden. Und das ist, könnte ja so eine queere Weihnachtsfeier, könnte ja ein Ort sein, an dem möglichst wenig von dem einen Scheiß und möglichst viel von dem anderen, von dem Positiven irgendwie da ist. Und das heißt ja nicht, dass es nicht wiederum Ausschlüsse produziert und dass nicht wiederum irgendwie da auch ganz viel hinterfragbar ist, aber ich finde, so einen Ort aufzumachen für Leute, die sich im queeren Spektrum bewegen und das ins Verhältnis zu Weihnachten zu setzen, und zwar indem man die Zeit positiv miteinander verbringt, finde ich eigentlich erstmal, könnte ja auch so eine Strategie sein, mit so einem machtvollen Außen, was so Weihnachten angeht, irgendwie umzugehen. Das finde ich dann, also das finde ich irgendwie schon, ich könnte mir schon vorstellen, dass das für viele, auch gerade vielleicht für Jüngere, die da vielleicht auch einfach bestimmte Formen von Emanzipation oder zum Beispiel sich auf solche, ne, also so wie wir halt da, was weiß ich, so ein Kind irgendwie nutzen, um dann zu sagen, nee, wir machen halt irgendwie, also nee, wir haben schon vorher, wir sind schon, bevor das Kind da war, nicht zu unseren Herkunftsfamilien gefahren. Aber das hat es schon nochmal leichter gemacht, auf jeden Fall. Oder eben sowas wie eine Beziehungsstruktur halt irgendwie zu nutzen. So können auch irgendwie andere Formen von genutzt werden irgendwie, zum Beispiel irgendein gemeinsamer, grober christlicher Hintergrund irgendwie, der noch nicht unbedingt religiös im Alltag geprägt sein muss, sondern einfach nur so ein bestimmter kultureller Hintergrund, kann das ja benutzt werden, um halt für bestimmte Leute in dieser Zeit, die vielleicht total anstrengend ist, ein positives Erlebnis irgendwie zu kreieren. So. Und dann könnte es wiederum, das ist ja dann wiederum eine Ermächtigungsstrategie und eine emanzipatorische Strategie, die ich dann auch unterstützen würde und gut finde. So. Und auch irgendwie als irgendwie queeren Aktivismus auch irgendwie labeln könnte. So. Also wenn es darum geht, sozusagen Leuten, die es halt sonst an, aufgrund von dem Anecken an Geschlechternormen und an Anecken von irgendwelchen anderen Strukturen es schwer machen, diese Zeit positiv zu verbringen, so einen Ort zu schaffen, an dem man das dann positiv irgendwie verbringen kann. So. Das ist natürlich nicht ungebrochen für alle gleich einfach, aber es ist ja, das ist es ja nie. Also es gibt ja immer sozusagen, die Ausschlüsse sind ja immer da, irgendwie, dass halt irgendwie Leute das nicht für sich nutzen können, irgendwie, oder das irgendwie problematisch finden oder keine Ahnung was oder so, aber, also, aber dann gibt es ja vielleicht also durchaus eine Gruppe, für die das dann vielleicht total gut und wichtig ist und vielleicht das einzige positive Erlebnis in dieser ganzen Weihnachtszeit sein könnte, irgendwie, die halt irgendwie, weil es halt sonst zu stark von so Herkunftsfamiliennormen Normen und so und Geschlechternormen und Familiennormen irgendwie geprägt ist. Aber ich glaube, das ist, also für mich wäre das nicht queer. Ich glaube, für mich funktioniert es nicht, unter so einem Label von queer Weihnachten zu feiern. Also dann muss da mehr zugesagt werden. Dann muss irgendwie, dann muss es halt, muss dieses Weihnachtsding in sich pervertiert werden oder sowas. Dann ist es vielleicht queer oder dann muss irgendwie dazustehen, so wir setzen uns jetzt mit den Strukturen auseinander und gucken mal, was es da an Normen gibt und dann essen wir dazu Plätzchen oder sowas. Mhm. Aber so an sich queeres Weihnachten, das ich. Ja. Nee, irgendwie. Oder wir stoßen auf den Tod der heterosexuellen Kleinfamilie an oder sowas. Also weil, mit Glühwein. Mit und ohne Alkohol. Oder Punsch. Oder generell Punsch. Vegan Punsch oder sowas. Also so irgendwie so dieses Ding, selbstgemachter veganer Punsch. Es ist so irgendwie so dieses, es ist halt. Aber wenn man das so als, also wenn man das als so einen Ort kreiert, der was aufmacht für Leute, die sonst sozusagen, denen das sonst verwehrt wird, dann ist das ja ist schon. Das nicht queer. Das sondern, ist was ist es dann? Safer Space. Also wow. es geht ja darum, so Schutzräume zu kreieren. Das heißt aber nicht, dass das deswegen, queere Weihnachtsfeier. Dass das irgendwie legitimieren würde. Also ich finde es halt schon spannend zu überlegen, was halt irgendwie queerer Aktivismus macht. Und ich finde es halt schon, dass so ein queerer Aktivismus durchaus auch bedeutet, Räume zu schaffen, in denen es Leuten besser geht, bestimmten Leuten und besser geht als woanders. So irgendwie. Also Schutzräume halt irgendwie zu schaffen irgendwie. Und das wäre dann ja so ein Schutzraum irgendwie. Und ich habe so habe ich das, ich meine, ich weiß nichts davon, außer dass es in irgendeinem Aster stattgefunden hat. So, ja? Also irgendwie. Aber die Idee von mir ist, also was ich darunter, also was ich, mein Klischee im Kopf ist halt irgendwie, es ist eine Weihnachtsfeier, die irgendwie erstmal nicht weiter ausgeschmückt wird, also gehe ich erstmal in meinem Kopf davon aus, es gibt irgendwie Kekse und es gibt vielleicht irgendwie Kerzen und es gibt irgendwie ein Zusammensein in irgendeiner Form. Es gibt Homos. Und es gibt Leute, die sich irgendwie in diesem, mit diesem Queer irgendwas anfangen können. So, ja? Ja. Also das ist halt so irgendwie das, was ich erstmal sozusagen wahrnehme. So. Wenn ich irgendwie einen kommerziell ausgerichteten Weihnachtsmarkt sehe, wo das generische Maskulinum als Einladung genutzt wird, dann sehe ich da nochmal was anderes drin. Aber wenn, ne, aber das ist halt nicht das, was ich da irgendwie in so einer Ankündigung von so einem Asta irgendwie lese. Das heißt, es kommt wahrscheinlich nochmal drauf an, was man da so reinlegt an Idee. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist eine Weihnachtsfeier, die ist für Leute, die sich irgendwie, die normkritisch leben und vor allem auch da einfach immer wieder anecken und einfach eine total anstrengende Zeit haben permanent, weil sie halt irgendwie an hauptsächlich Geschlechternormen irgendwie anecken, in irgendeiner Form, massiv und dadurch irgendwie in marginalisierten Positionen drin sind. Und für diese Leute und zusammen mit diesen Leuten wird irgendwie eine Weihnachtsfeier organisiert und ein Beisammensein. So, das ist das, was ich da irgendwie so... Dann finde ich, das ist durchaus im Spektrum von queerem Aktivismus zu sehen, weil es einen Raum schafft, in dem Leute, die sich normalerweise in diesem Weihnachten nichts für sich finden können vielleicht oder noch viel weniger für sich finden können, was schafft, wo es irgendwie, wo sie sich vielleicht Sachen, die sie an diesem Weihnachten eigentlich ganz cool finden, irgendwie für sich irgendwie nutzen können irgendwie und das halt so claimen können für sich so. Ja, vielleicht also so mal trennen, ne? Ich finde trotzdem, es gibt nichts, es gibt einfach wirklich, für mich gibt es keinen Grund, irgendein Event queere Weihnachtsfeier zu nennen. So, das ist... Es hat aber für mich dann trotzdem überhaupt nichts damit zu tun, dass nicht irgendwelche empowernde Events innerhalb der Vorweihnachtszeit stattfinden können, die auch irgendwie auf diese, die auch irgendwie einen Umgang damit haben. Aber trotzdem irgendwie das queere Weihnachtsfeier zu nehmen und eigentlich ist es auch eine Homo-Weihnachtsfeier irgendwie. Also so ist es halt erstens, es ist sozusagen auf mehrere Art und Weise, es war mir schon klar, dass es irgendwie... Und das hatte ich dann auch damals in einem Tweet irgendwie so gesagt, dass es sich für mich irgendwie um diesen, um den Begriff Queer geht, dreht, dass es halt nicht mein Queer ist, was da drin benannt wird irgendwie, weil es, mein Queer würde sich da drin nämlich ausschließen. Mein Queer könnte, kann nicht vor einer Weihnachtsfeier stehen, sozusagen. Also ich fände es, das wäre ja nochmal spannend, ob es was anderes wäre, wenn es, wenn da, wenn es eine Einladung wäre, also wenn es eine Einladung zu einer Weihnachtsfeier wäre für Leute, die sich im queeren Spektrum verorten. So, also ob es sozusagen, ob eine Weihnachtsfeier an sich nicht quasi queer sein kann, aber sich in so einem queeren Spektrum, in so einer queeren Szene oder in so einem queeren Kontinuum halt irgendwie durchaus Weihnachten verbringen lässt, was wir ja auch machen irgendwie. Was insofern als queer gelabelt werden kann, weil es halt im Spektrum von so einem queer-aktivistischen Rahmen. Finde ich genauso. Komplex schwierig tatsächlich. Also, warum es dann queer benennen? Warum dann nicht meinetwegen LSBT, LSBTI und so weiter oder so? Also, ich glaube, da hakt es halt ganz doll an dem Queer-Begriff. Und solange ich unter Queer irgendwie so die Infragestellung von Normen verstehe, würde für mich halt so eine Weihnachtsfeier für Leute aus dem queeren Spektrum nicht funktionieren. Also wäre es dann so, dieses Queer bedeutet halt einfach mal die absolute und ohne jegliche Ausnahmen hinterfragen. Also nee, das ist so das, was ich gerade überlege. Also wenn Queer quasi eine absolute und ohne jede Ausnahme alle Normen radikal in Frage stellende Form ist, also wenn das sozusagen dem zugrunde gelegt wird, dann geht es natürlich nicht. Also wenn es sozusagen, wenn sozusagen alles... Jede Norm, jede Gesellschaftsnorm in irgendeiner, also die irgendwie da ist, grundsätzlich in Frage gestellt und abgelehnt werden soll, dann ist das natürlich dann schließt es sich natürlich aus, weil dafür, dafür ist in Weihnachten irgendwie zu viele Normen drin. So irgendwie. Genau. So, das ja. stimmt, aber so wird ja queerer Aktivismus und queere Szene irgendwie abgesehen von irgendwie ist gleich Homo, also was irgendwie nochmal, also da gibt es ja irgendwie noch was anderes außer queer ist gleich Homo und queer als grundsätzlich wird alles in Frage gestellt. Dazwischen gibt es ja ein riesiges Spektrum, was irgendwie auch vielleicht an irgendeiner Stelle nochmal so ein Stück näher an irgendeinem Handeln ist irgendwie oder an einem Alltag irgendwie dran ist. Also grundsätzlich und alles immer in alles ab, also jede Norm grundsätzlich ablehnen und so radikal irgendwie ist ja. Funktioniert ja nur in der Theorie. Das kannst du ja nicht umsetzen. So. Also könntest du ja theoretisch gar keinen Queer-Aktivismus machen, weil es halt bedeuten würde, dass du immer an irgendeiner Stelle eine Norm benutzt, um zu handeln. Ja. So. Ja, queer bedeutet ja jetzt nicht, alles in Frage zu stellen. Das na schon, ja irgendwie, oder? Also jegliche Herrschaftsnorm in Frage stellen wäre dann ja sozusagen die. Das ist was anderes. Herrschaftsnorm ist ja was anderes als alle Normen in Frage zu stellen. Ja, also alle Herrschaftsnormen. Aber das kannst du ja runterbrechen auf alles. Also du. Kannst ja jeden Akt sozusagen auf irgendeine Herrschaftsnorm runterbrechen. Nee, also das wird mir jetzt gerade so ein bisschen zu schwammig, ehrlich gesagt. Und zu. Also wenn das nicht geht, dann musst du ja das und das sagen. Das ist ja. So funktioniert es ja jetzt auch nicht. Ich glaube, Weihnachten bietet sich einfach echt nicht so jetzt als die große queeraktivistische Sternenstunde an. Also so damit kannst du halt echt keine Kekse irgendwie holen und auch keine Plätzchen. Was so. Also so klar, natürlich, ich könnte in einer Minute irgendwie dir 10 Ideen irgendwie sagen, wie ich aus einer queeren Perspektive heraus oder einer queeren Position heraus irgendein Vorweihnachtsding-Event irgendwie organisieren oder benennen würde, aber würde halt trotzdem nicht behaupten, dass das jetzt irgendwie eine queere Angelegenheit ist oder sowas, nur weil Queers darin involviert sind oder sich als queer verortende Menschen. Nur weil die irgendwie mit Glühwein anstoßen, heißt es ja nicht, dass das jetzt irgendwie gerade ein besonders, dass das jetzt irgendwie sozusagen Label legitimiert. Es geht halt eher sowas mit, was weiß ich, würde dann irgendeinen Titel mir überlegen und sagen, süßer die Normen nicht klirren oder sowas. Weißt du, irgendwie so ein Ding von, aber es geht ja darum, irgendwie was sichtbar zu machen. Und zwar irgendwie Normen, die einen echt fertig machen können teilweise. Und damit halt irgendwie umzugehen. Und dass es halt aber auch darum geht, irgendwie so dieses, ey, du bist nicht allein. Es gibt irgendwie andere Leute, die dealen da auch, die versuchen irgendwie damit einen offenen Umgang zu finden und irgendwie so darin irgendwie so eine Solidarität zu finden. Ich finde das, ja, aber das ist dann irgendwie, das ist halt so ein bisschen so eine Wortklauberei. Ich finde, das fällt unter Queeraktivismus. Das ist queerer Aktivismus. Das ist praktisches Umgehen mit irgendwie mit Normen oder mit ein praktisches Umgehen mit Situationen, in denen Leute drin sind und zu versuchen, damit kritisch, aber auch lebbar irgendwie und eben nicht irgendwie rein geistig, sondern ganz praktisch und lebbar damit umzugehen. Und das fällt bei mir unter queeren Aktivismus. Und wenn man aus diesem queeren Aktivismus das queer benutzt sozusagen, dann kann das auch bei mir in der Verbindung mit einer Weihnachtsfeier irgendwie funktionieren. Aber auch als Titel, queere Weihnachtsfeier? Nee, also mir ging es ja nur um den Titel. Naja, weil Joke meint ja gerade, für ihn würde das halt auch nicht funktionieren, wenn es sozusagen sowas heißen würde wie Weihnachtsfeier für Leute, die sich im queeren Spektrum verordnen. Also wenn sozusagen nicht die Weihnachtsfeier an sich queer ist, sondern dass sozusagen das Queer und Weihnachten so an gar keiner Stelle in irgendeiner Form zusammengehen kann. Und doch, die gehen an ganz vielen Stellen zusammen, aber halt nicht an einer unkritischen Stelle, sondern dass sozusagen, wir feiern ja nicht Weihnachten, sondern wir feiern uns. Und zwar, dass wir irgendwie überleben trotz Weihnachten. Dass wir irgendwie uns versuchen, unsere gute Laune zu erhalten trotz Weihnachten. Dass wir irgendwie, weißt du, dass also so dieses irgendwie trotz irgendwie krassen Konsumzwang irgendwie trotzdem noch sowas wie einen Spaß, sich eine Freude irgendwie, was er sich am Schenken und Geschenke suchen erhalten. Irgendwie so dieses trotz Weihnachten. Und ich finde, das ist halt so dieser Punkt, dass wir halt irgendwie nicht, dass ich nicht irgendwie die Zeit an sich irgendwie feier, sondern dass ich halt irgendwie, weil es vielleicht auch generell irgendwie sowas wie Herbst und Winter irgendwie so eine Zeit ist, irgendwie generell irgendwie so ein bisschen sich zu verkriechen oder sei es irgendwie der Jahreswechsel, der nochmal dazu rantreibt, irgendwie zu gucken, was war denn dieses Jahr, was möchte ich denn nächstes Jahr, also so auch so eine Reflexionszeit zu haben und einfach zu sagen so, ey, irgendwie, ich habe ganz tolle Menschen in meinem in meinem Leben oder in meinem Umfeld oder in der Szene, in der ich mich rumtreibe oder sowas. Und das finde ich schön, irgendwie die Leute zu sehen und zu treffen und irgendwie das mit denen irgendwie zu feiern oder sowas. Aber es ist halt für mich, ist es halt immer so dieses trotz Weihnachten und nicht weil Weihnachten ist. Ja, für mich ist es das nicht. Also ich weiß, dass ich ganz viele Dinge und ich glaube, das ist auch, also ich halte das ist nicht für einen solch queeren Akt, das trotzdem, aber es ist halt so, dass ich ganz klar sagen kann, und ich denke, das geht halt vielen anderen auch so, dass es nicht trotzdem ist, sondern weil. Also das ist halt, was ich halt meinte mit, ich nutze quasi den Wind, den ich von außen kriege und versuche ihn möglichst für mich positiv und für mich möglichst angenehm zu nutzen und nicht dagegen und trotzdem zu sein, sondern sozusagen das, was da ist, mir das rauszuziehen, was ich für mich irgendwie positiv daran nehmen kann und das mich dem entgegenzustellen, von dem ich sage, das lehne ich ab. So, das möchte ich nicht. Dem möchte ich mich nicht unterwerfen. So. Das ist jetzt vielleicht kein Pirat, aber es ist kein, ich kann, also ich, mein Weihnachten ist kein trotzdem. Das kann ich irgendwie ganz klar sagen. Und ich glaube, das könnte, also auch da würde ich sagen, wenn man irgendwie in irgendeiner Gruppe irgendwie dann eben sich, ne, so diesen Wind irgendwie nimmt, diesen gesellschaftlichen Wind, diesen Druck sozusagen nimmt und da quasi so ein Stück weit sich was von abzweigt und irgendwie dann in diesem ganzen Scheiß, der da drin passiert, sich einen Ort sucht, der irgendwie dann an bestimmten Stellen Schutzraum bedeutet, dann ist das für mich, wenn das sich irgendwie in einer bestimmten Szene und in einem bestimmten Zusammenhang mit bestimmten politischen Grundsätzen, ist das ein queer-aktivistischer Akt. Mhm. So. Also, aber das kann man natürlich auch, also, kann ja wahrscheinlich nicht zusammenkommen, so, aber vielleicht irgendwie, also, aber ich, stimmt schon, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das dass so eine Weihnachtsfeier an sich, also dem würde ich halt auch zustimmen, auf jeden Fall, also nicht die Weihnachtsfeier an sich ist halt queer, ne, genauso wie der Weihnachtsmarkt nicht queer ist, nur weil da so ein paar Leute rumstehen, die queer sind, so, aber dass das so gar nicht geht und unter gar keinen Umständen irgendwie miteinander verknüpft werden kann irgendwie und auch nicht nur mit einem Trotzdem verknüpft wird, sondern auch mit einem Wind mitnehmen und da irgendwas ne, draus machen, das finde ich schon, kann irgendwie auch als so in einem Spektrum als ja, queer-aktivistisch irgendwie verhandelt werden oder gesehen werden. Oh mein Gott. Kater tritt draußen durch. Was auch ein gutes Thema ist. Sowas wie Wahnsinn und Gesellschaft. Ach ja. Über wie noch sprechen. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein großes Ding, was mir irgendwie auch über die Zeit erst nochmal bewusster geworden ist. Also wie zerstörerisch das irgendwie angelegt ist, irgendwie so diese Idee von Weihnachtstradition, auch so über einen ganzen Monat irgendwie verteilt. Das ist sozusagen wie so der Valentinstag auf einen Monat verteilt irgendwie, um wirklich so jeden Tag am besten darauf hinzuweisen, du bist alleine, keiner interessiert sich für dich irgendwie so, du bist niemandem wichtig. So, und als irgendwie so Ding mit bekommst du einen Adventskalender, bekommst du irgendeinen Stiefel gefüllt an Nikolaus, so wirst du besucht an Weihnachten, kriegst du irgendwelche Pakete, bekommst du Plätzchen geschenkt, bist du auf Weihnachtsfeiern eingeladen, wirst du auf Silvesterpartys eingeladen, also so, jetzt. Yes. Ja, Silvester gehört ja jetzt nicht zu Weihnachten. Nee, aber so zu diesem Monat, Dezember. Achso, du meinst jetzt den Monat. Mhm. Okay. Wir könnten mal so eine Hierarchie aufstellen, wie dieses Diagramm, was guter und was schlechter Sex ist. Oder was? Doch, ja, was guter und was schlechter Sex ist. Kenn ich nicht. Von Gail Rubin, glaube ich. Es gibt so von Gail Rubin, das hatten wir mal in den Gender Studies. Bestimmt. Also ich hatte das mal. Es gibt so einen Kreis, da steht drin, da ist so aufgeführt, da sind so, ja, schwer zu erklären. Also es ist eigentlich so ein innerer Kreis und ein äußerer Kreis und der ist so in lauter Torten eingeteilt. Und der innere Kreis ist der gute Sex und der äußere Kreis ist der schlechte Sex. Und es ist dann immer so ein, da sind so verschiedene Aspekte des gesellschaftlich befürworteten Sexes drin und des abweichenden Verhaltens. Also so, dass es halt, so dass dieser Sexbegriff so ein bisschen differenzierter betrachtet wird. Und zwar nicht nur irgendwie, was weiß ich, jetzt homo und hetero, sondern da gibt es dann so den Sex zu zweit oder den Sex allein oder in der Gruppe. Oder den Sex im Bett oder den Sex irgendwie außerhalb des Bettes oder im Freien oder sowas. Und den Sex zur Reproduktion gedacht und den Sex, der irgendwie nicht zur Reproduktion gedacht ist. Mhm. Also so, da gibt es so halt verschiedene Abstufungen oder so verschiedene Einteilungen auf verschiedenen Ebenen, welche Aspekte Sex schlecht machen und welche Aspekte Sex gut machen. Oder das dachte ich, könnte man wahrscheinlich auch für so. Kriegst du einen Stiefel, dann hast du Glück gehabt, kriegst du keinen, hast du Pech gehabt. Musst du irgendwie Weihnachten irgendwo hinfahren, dann bist du auf jeden Fall weniger wert, als wenn die Leute Weihnachten zu dir kommen oder sowas. Keine Ahnung. Das fiel mir gerade so an. Ja. Ja, also ich finde so, es ist echt eine harte Probe für Selbstwert, irgendwie Gefühl und Selbstbewusstsein und sowas. Und das halt irgendwie auf eine ziemlich lange Zeit verteilt, so dass irgendwie, das glaube ich echt ganz schön heftig ist, für Menschen, die vielleicht irgendwie nicht so doll oder die sich in nicht so guten Unterstützungsstrukturen irgendwie befinden, da einfach echt irgendwie einigermaßen wohlerhalten durchzukommen. Mhm. Also für mich war das, glaube ich, mit der Pflege da nochmal sehr erhellend, das nochmal so komplett unabhängig von mir oder sogar uns zu sehen, was so in Familienstrukturen abgeht, wenn es um Weihnachten geht. Ja. Wie krass das eigentlich plötzlich alles anfängt, sich zu drehen und zusammenzufallen. Und wie schwer das zu durchbrechen ist. Ja. Also auch, wo dann auch... was weiß ich, irgendwie, wo es dann auch total... wo es nochmal ein besonderer Akt ist, zum Beispiel... dann auch so eigentlich in einer neutralen Institution wie dem Jugendamt irgendwie da irgendwie nochmal irgendwie sozusagen nochmal darauf hinzuweisen, dass es nicht, also was ist, ne, also dass es nicht unbedingt auf Teufel komm raus alles so aufrechterhalten werden muss an die Normen, so, ne, irgendwie. Ja. Sondern dass es vielleicht gut sein kann, auch da situativ individuell zu entscheiden, was irgendwie eine gute guter Umgang sein könnte mit der Situation. Ja, und das, genau, das ist ja schon, also da finde ich schon spannend, dass halt so in diesem Weihnachtsding, und das habe ich, glaube ich, neulich schon mal erzählt, dass ich es spannend finde, so, wenn man sich so Machtverhältnisse anguckt, dass es halt eben nicht, sowohl in der Pflege als auch für uns offensichtlich nicht möglich ist, einfach zu sagen, nee, dann gar kein Weihnachten, sondern einfach irgendwie was anderes machen. Also es geht in der Pflege nicht darum, einfach für dieses bestimmte Pflegekind und Weihnachten einfach ausfallen zu lassen, sondern es geht darum, Weihnachten anders zu feiern oder wo das dann gemacht wird oder sowas. Und auch bei uns geht es ja jetzt nicht, also es ist ja nicht die Frage, machen wir gar nichts oder geht das so komplett an uns vorbei, kümmern wir uns einfach gar nicht drum, sondern es geht immer darum, wie können wir es machen, uns innerhalb dieser Strukturen so zu verhalten, dass wir uns das Beste daraus ziehen oder so. Also schon, wie nutzen wir Weihnachten für uns, sodass es möglichst sich gut anfühlt oder sowas. Aber da würde ich ja wiederum sagen, das ist ja eigentlich bei fast allen machtvollen Sachen so. Wie nutzen wir das? Also da ist es jetzt, finde ich, jetzt nicht so herausragend für Weihnachten, sondern eher, das ist ja was ja ständig passiert irgendwie. Ja, klar. Das war jetzt nur irgendwie... Ja. Nee. Die Massivität und es gibt, also es gibt tatsächlich irgendwie keine Zeit im Jahr, die mich selbst auch irgendwie so doll darauf zurückwirft, aus was für familiären Verhältnissen und Hintergründen ich komme und mir immer wieder vorsagen darf, okay, das und das passiert nicht, weil ich mich so entschieden habe, das und das passiert nicht, weil da ganz andere Ausgangspunkte sind, irgendwie so, das und das funktioniert, geht nicht, das und das passiert nicht, weil das einfach gar nicht geht, es ist einfach nicht so, das kann nicht gemacht werden aus bestimmten Gründen, so als, das ist eine totale Einstellung. Also so irgendwie so dieses, dass ich merke ja einfach, wie doll ich angeregt werde, mich zu so vielen Sachen ständig zu verhalten und zu sagen, es ist nicht so schlimm, es ist ganz schön unreflektiert, irgendwie sowas einfach in die Welt zu pusten von einer anderen Person, es ist irgendwie sozusagen, also so ein, okay, hier wird ganz viel von meiner Lebensrealität übergangen und irgendwie ausgeblendet und ich werde nicht die Kraft investieren, irgendwie dagegen zu halten, weil es einfach ganz schön anstrengend ist. Aber es ist halt so dieses, und ich befinde mich ja, oder ich merke ja trotzdem, dass ich mich in einem guten, abgesicherten Bereich bewege, in dem ich das eigentlich relativ gut handeln kann, damit umzugehen. So. Und ich dann aber auch denke so, boah, erstens irgendwie weiß ich auch, zu welchen Zeitpunkten das mich nochmal anders mitgenommen hätte, irgendwie, in anderen Lebenssituationen. Oder dann eben zu versuchen, der Kater springt durch die Küche. Das Bock ist heil. Steffs Foto auch. Alles gut. Ja, also einfach so dieses, wenn, also gerade was irgendwie Herkunftsfamilie angeht, wenn da einfach Abgrenzungs- und Umgangssachen irgendwie bei anderen Leuten noch so ein bisschen weicher oder ungefestigter sind oder gerade dabei sind, irgendwie sich zu sortieren oder sowas, dass Deutsche einfach sehr verletzlich sein können und oder einfach sehr verletzt werden durch solche Aktionen, wenn einfach so von allen Seiten, egal ob das jetzt irgendwie enge Freunde sind oder einfach irgendwie die gesamte Umwelt, da irgendwie sowas immer herantragen. Ja. Ja, Fußball-WM halt, ne? Ja, und, halt, genau, ja. Und das dann aber uns selbst aber dann auch so verletzlich sind. Also so irgendwie so, ich kann dir meine Norm aufdrücken irgendwie, was ich jetzt gerade tolles Weihnachtliches gemacht habe, aber kritisiere mich jetzt bitte nicht irgendwie dafür. Weil auch immer, was auch immer. Also ich finde, und da sind, das ist halt echt ganz schön verzwickt. Ich merke, dass es echt ganz schön verzwickt ist, irgendwie sich da zu verhalten und sich, und vor allem ist es echt schwierig, da gute Laune zu behalten. Ich glaube, die Katzen im Augen auch mal essen. Sie sind schon 8 Minuten drüber. Das meinte ich. Ich glaube, das ist auch das, was ich vorhin meinte. So dieses, ich glaube, sowas, was für mich ein queerer Umgang damit wäre, wäre halt, wenn Leute da nichts erwarten würden oder nichts für gegeben nehmen würden, wenn sie über Weihnachten sprechen oder sowas. Ich glaube schon, so das, was normalerweise... Oh, was kommt jetzt? Also wenn man das jetzt, das, was du eben gesagt hast, wenn man das jetzt übersetzt, so von Weihnachten weg, dann wären das irgendwie so mehr so direktere Fragen, die vielleicht viele Leute in so einem queereren Umfeld dann schon gelernt haben, dass das jetzt vielleicht nicht so die besten Fragen sind, so neue Personen mal fragen, wie stehst du zu deinen Eltern, ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee und macht mir jetzt nicht gleich FreundInnen. Aber der Schritt zu denken, okay, wenn ich jetzt hier meine begeisterte Weihnachtsgeschichte erzähle, dann könnte das genau den gleichen Verlauf nehmen für die Person gegenüber, nämlich auch eine Verbindung mit, wie stehst du eigentlich zu deinen Eltern, triggern sozusagen, also im Sinne von anschubsen. Ich glaube, das ist halt wenig bewusst irgendwie. Und da kommt dann offensichtlich dann auch noch sehr viel so, hä, wieso, warum kann ich es nicht sagen, dass ich das geil finde und warum ist das jetzt ein Problem, wenn alle zu ihren Eltern fahren und hä, was hat das jetzt für ein, warum ist das jetzt problematisch? Also ich glaube, da liegt nochmal so die, das macht es irgendwie so tricky sozusagen, weil so die eigentlich bekannten Angriffspunkte in Anführungsstrichen verpackt sind in diesem Weihnachtsding. Und über das lässt sich einfach sprechen und da ist ja auch alles gut und alles schön und so und dahinter liegen sozusagen diese ganzen Fallen, die sonst eher offensichtlicher sind. Und die halt dann eben nicht, die kommen dann halt irgendwie übers Jahr verteilt und in der Weihnachtszeit kommen sie aber irgendwie sozusagen symbolisch in diesem Fest die ganze Zeit oder sowas, ne? Ja. Insofern finde ich, also um nochmal auf die queere Weihnachtsfeier zu kommen, nee. Ja, aber also, ja. Wenn du es so siehst, da, ja, aber ja, ne, ich habe ja nochmal einen anderen... Ja, ich habe, klar, deine Erzählung steht ja auch. Und das kann ja auch nebeneinander auch, stehen. Genau, kann so nebeneinander stehen. Für mich wäre es halt eher so ein, für mich würde dann queer eher bedeuten so, lass uns mal auf den Grund gehen, was dieses Weihnachten eigentlich bedeutet und was das so an Knotenpunkten in sich trägt und für was das eigentlich steht. Also was so hinter diesem Weihnachten eigentlich an Mechanismen auftaucht und was bestimmte Leute damit verbinden und so. Und wo könnt, könnte dann aus so einer queeren Perspektive da auch was sozusagen entlarvt werden oder dann auch durchbrochen werden. Also auf der queeren Weihnachtsfeier, die sich aus Queeraktivismus heraus entwickelt hat, auf der ich sein würde, wäre es so, dass dort auf jeden Fall ein Raum dafür sein müsste, sowas zu besprechen. Also dass sozusagen, also dass der Ort ein Ort sein kann, an dem man Plätzchen isst und so. Und wenn halt sich das entwickelt, wenn nicht, dann nicht, aber wenn sich sowas entwickelt, dass das dann so ein Ort ist, an dem das dann nicht verboten sein darf, sowas zu reflektieren oder sozusagen, weil es gerade alles so angenehm ist irgendwie dann und nett und heimelig irgendwie, finde ich es, also ne, dass das dann nicht, es könnte ja auch sein, dass man sagt, ah nee, wir wollen jetzt mal heute irgendwie alles gut gerade sein lassen und mal die ganzen scheiß kritischen Sachen weglassen und uns irgendwie an Glühwein trinken. Was? So. Sondern, wie wir sonst. Nein, ich meine, das könnte ja auch sein, ne? Dass halt Leute dann sagen, ach komm, heute mal nicht so. Und das fände ich dann halt nicht. Also ich finde dann schon, dass es dann schon auch ein Ort sein muss, an dem das möglich sein müsste, genau solche Fragen, dass solche genau solche Fragen auch dann besprochen werden können. Was aber, was sich halt nicht ausschließt, und wenn es halt nicht passiert, dann passiert. Also ich würde jetzt nicht sagen, eine queere Weihnachtsfeier ist nur dann eine queere Weihnachtsfeier, wenn man über sowas garantiert gesprochen hat. Aber ich fände es halt wichtig, dass es halt dann auch an der Stelle ein Raum und ein willkommenes Grundsatzding von solchen Normen hinterfragen möglich sein muss. Oder ein, ich finde das und das und also und das muss ja gar nicht so theoretisch sein, wie du das jetzt angeführt hast, sondern das kann ja viel praktischer auch sein oder viel mehr auf so einer, können wir vielleicht irgendwie das und das irgendwie sein lassen, weil das mich an der und der Stelle ne, irgendwie das irgendwie, also irgendwie, das kann ja auch ein Handeln sein von. Könnt ihr mal bitte nicht alle selbstverständlich davon ausgehen, dass wir irgendwie alle am 24. irgendwie bei unserer Herkunftsfamilie sind zum Beispiel oder so. Oder auf jeden Fall was schenken oder was auch immer man da irgendwie jetzt anbringen will. Irgendwie. Vielleicht wäre das dann auch so das Queere daran, halt so radikal auf so ein Fünfe-Gerade-Sein zu verzichten. Fünfe-Gerade-Sein-Lassen zu verzichten. Also dass dieses Fünfe-Gerade-Sein-Lassen, weil wir uns alle verstehen müssen, dass das einfach nicht funktioniert. Nee, das würde ich aber von jeder Veranstaltung, wo irgendwelche Leute sich ja, die genau. im queeren Spektrum befinden, genau. Bewegen, das würde ich ja von jedem Ort verlangen, dass das nicht geht. Fünfe gerade sein lassen ist was. Fünfe gerade sein lassen und queer sein, das geht nämlich nicht zusammen. Also ich glaube schon, dass es, also was mir jetzt so spontan, als du das erzählt hast, was so deine queere Weihnachtsfeier wäre, mir wäre zum Beispiel spontan was ganz anderes eingefallen, was ich vollkommen legitim irgendwie als so aktivistisches Feiern sehen würde. Zum Beispiel sowas, dass Leute sich treffen, um an Weihnachten eine Beachparty zu veranstalten oder sowas. Ne? Und irgendwie sich komplett in einer anderen Norm irgendwie entgegenzuschmeißen und so das möglichst Entgegengesetzte zu Weihnachten zu zelebrieren und dabei irgendwie ordentlich Spaß zu haben. Ich glaube, das ist das wäre zum Beispiel auch was, was ich locker unter queer verbuchen würde irgendwie. Nein, aber das ist ja letztendlich irgendwie auch dann irgendwie, ob du jetzt Glühwein oder Caipirinha trinkst irgendwie und wenn du den Caipirinha trinkst, weil du keinen Glühwein trinken willst, dann kannst du auch genauso gut Glühwein trinken, finde ich. Nee, finde ich nicht. Doch, finde ich schon. Nee, ich finde da. Also wenn du dich schon ins Verhältnis zum Glühwein setzt, dann kannst du ihn auch genauso gut trinken. Könntest du darüber mal vielleicht längere Arbeit von SNS machen? Nee, ich finde halt nicht. Also ich finde, dass, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so, dass das meine Art von queer wäre, aber ich finde schon, dass queer erlaubt. Totschlagargument. Entschuldigung. Also wir haben die ganze Zeit irgendwie darüber gesprochen, dass es nicht so komplett ohne geht, sondern dass es immer irgendwie im Verhältnis ist. Ja. Und ich fände es, glaube ich, schon subversiv sozusagen halt nicht das zu tun, was da normalerweise getan wird, sondern halt auch so eine, halt einerseits zu zeigen, okay, es ist was und ich bin irgendwie da drin sozialisiert und okay, damit, indem ich feiere und indem ich irgendwas zelebriere, zeige ich, dass ich es nicht komplett wegschieben kann, aber in dem Feiern mache ich halt was ganz anderes. Ja. Ich muss leider mal aus diesem... Das erinnert mich aber gerade ein bisschen zu sehr an die Frage der geschlechtlichen Repräsentation. Weil es nämlich eigentlich, wenn du das so sagst, irgendwie, dass ein queerer Akt, das kritische Hinterfragen, also das kritische Agieren sozusagen oder das subversive Agieren nur dann geht, wenn du Kalperinja, also bleib mal beim Kalperinja statt Glühwein oder halt irgendwie da so das Gegenteil machst, würde das ja bedeuten, dass du sagst, dass wenn du nicht das Gegenteil machst, dass du dann quasi weniger subversiv bist und da irgendwie, oder dass es halt weniger queer ist irgendwie. Doch, das ist ja das, was du gesagt hast. Nein, dass du sagst, dann sag nochmal. Nein, ich habe, also dass ich gesagt habe, man kann das so machen, indem man irgendwie was ganz anderes feiert oder sich innerhalb der Strukturen halt einfach anders vergnügt, heißt nicht, dass ich gesagt habe, indem man das wiederholt, kann es nicht queer sein. Du versuchst mir gerade so eine Trans versus Femme-Geschichte. Genau, ich wollte nämlich, gerade sagen, weil das nämlich irgendwie, ich finde halt, man kann das, was da ist, sehr wohl auch genau so nehmen und man muss nicht das Gegenteil machen, sondern man kann das machen, was auf den ersten Blick vielleicht so aussieht, als wenn es irgendwie mit einer Norm mitschwimmt, aber letztendlich dann in diesem Ganzen irgendwie sich irgendwie subversiv verhalten. Marlene, ich habe auch nicht gesagt, deine Idee von Weihnachten war falsch und meine ist richtig. Nee, das meinte ich auch nicht. Ich hab nur du hast gesagt, queer und nicht queer. Also ich würde schon sagen, du hast ja auch nicht gesagt, für dich wären queere Weihnachten, wenn du dich jetzt mit allen deinen FreundInnen am Heiligabend hinsetzt und Glühwein trinkst und Geschenke auspackst. Nein. Sondern du hast ja schon gesagt, du trinkst dann auch Glühwein und isst Kekse, aber dann muss es irgendwie einen Raum geben, um Weihnachten irgendwie kritisch zu betrachten. Und das ist ja schon nochmal was anderes als, ja, ich setze mich hier nochmal genau das Gleiche wie alle anderen. Also ich finde schon, also ich würde dir zustimmen, dass man natürlich irgendwie auch irgendwie die Strategie nutzen kann, sozusagen so sich so ein Gegenteil zu suchen, aber das Gegenteil macht es halt, also sich irgendwie, ja? Ich habe noch, also nee, nicht Gegenteil. Also das finde ich auch, ich hoffe, ich habe es, also wenn ich es gesagt habe, dann möchte ich das schnell wieder streichen, weil ich nicht finde, dass es nur dadurch subversiv wird, indem irgendwie ein Gegenteil gesucht wird, sondern eher so ein, ich dachte dabei eher an so ein, eher an so ein Camp-Charakter. Halt so spielen mit Zeichen, sich irgendwie machtvoll darüber ausdrücken, dass ich zwar was nehme, aber mir halt auch die Freiheit nehme, diese ganzen Zeichen durcheinander zu bringen. Ja, okay, da gehe ich mit irgendwie. Aber das muss nicht unbedingt eine Beachparty sein, sondern kann auch ein pinker sein. Weihnachtsbaum sein oder so. Also das oder was also auch die immer. Die Weihnachtsbäume auf dem queeren Weihnachtsmarkt waren ja pink, ne? Ja, und das, nur weil die nehmen, heißt ja nicht, dass ich sie nicht auch nehmen darf irgendwie. Also vor 10 Jahren wäre es noch leichter gewesen. Ja, es ist schon, queere Weihnachtsbäume sind nicht mehr ganz so camp irgendwie. Als wir die damals im Poli-Referat damals waren, da waren sie total queer. Das ist ja wirklich, das unterstützt ja dermaßen meine grundsätzliche Lebenseinstellung, dass irgendwie alles irgendwann früher oder später in den Mainstream wandert und dann nicht mehr benutzt werden kann. Wir haben diesen Weihnachtsbaum, den pinken, auch mit Geld uns erkauft irgendwo. Ihr habt den nicht angesprüht, das stimmt. Wie auch immer, also ich würde, nein, finde ich halt nicht. Also, oder beziehungsweise es ist halt, ja, aber das ist halt alles ist irgendwie problematisch. Also was ich ja sagen wollte, ja, ich gehe mit irgendwie mit diesem Ding, dass also Zeichen nehmen und verwirbeln irgendwie, also sich das Recht nehmen, sozusagen die Normen zu nehmen und sie zu verwirbeln und sie anders zusammenzusetzen. Aber das muss halt nicht nach außen hin von vornherein sichtbar sein. Also es gibt halt, das kann halt nur die Person, ne, das können halt immer nur die Person selber sozusagen eigentlich irgendwie sehen oder dann vielleicht irgendwie. Ne, also die Auseinandersetzung damit, die kann halt nicht von außen, da kann halt niemand von außen sagen, irgendwie, ja, wenn du jetzt aber irgendwie deine Weihnachtsparty irgendwie mit Glühwein machst, dann ist das irgendwie weniger, oder beziehungsweise dann ist da irgendwie der subversive Akt irgendwie nicht so da, wie wenn man jetzt irgendwie sich... Nee, keine Vergleiche, das war wirklich anders gemeint. War wirklich nicht so gemeint, dass ich irgendwie eine Hierarchie aufstellen wollte, was man alles verdrehen muss, um eine queere Weihnachtsparty. Ja, ich glaube, es kam halt irgendwie daher, weil du vorher das so ganz kategorisch abgelehnt hast, so queere Weihnachten, queer und Weihnachten, ich das geht so das auch gar nicht. Kategorisch ab. Aber wenn sie die Beachparty machen, dann, wenn, also wenn man, aber ich finde ja schon allein, wenn man sich ins Verhältnis setzt zu dieser Zeit irgendwie, dann ist das ja schon ein Umgehen mit diesem Weihnachtsding irgendwie. Ja, aber das musst du ja machen. Ja eben, also, das muss man ja machen und das kann man halt auf verschiedene Arten und Weisen machen. Das kann man nie ungebrochen machen, aber nur weil man halt sozusagen nicht sagt, das mache ich alles gar nicht, also nicht das reine Ablehnen oder das reine ins Gegenteil kehren, was ja sowieso nicht geht, was ich nicht glaube, was funktioniert. Also das, ich glaube nicht daran, dass es irgendwas, man irgendwas ins reine Gegenteil kehren kann. Aber nur das oder das Ablehnen oder so macht es halt irgendwie, also dass das die einzige Möglichkeit ist, damit umzugehen. Wollte ich halt abschmettern sozusagen. Ich weiß, du hast das nicht gesagt, aber das Nein, ist. Nein, ich habe das nicht gesagt. Ja, aber ich wollte das nur nochmal sagen, dass ich das denke. So. Ich wollte einfach nur das Gespräch bereichern, um eine weitere Möglichkeit Weihnachten so plausibel zu machen. Es geht ja auch eben, also es geht ja auch erstmal so um die Frage und wie die Leute das dann für sich irgendwie beantworten und ob die das jetzt als queer betrachten oder nicht, sei dahingestellt. Aber so dieses Ding von, wo werden Freiräume irgendwie, wie können in dieser Zeit irgendwie Freiräume geschaffen werden, wie können Leute irgendwie auf sich aufpassen oder wie kann man gegenseitig aufeinander aufpassen und so. Das sind jetzt die sind ja noch schon noch mal so ein bisschen die zentralen Fragen, irgendwie so dieses, wie kommen wir denn so durch? Ja, ja, gut. Und ob das jetzt irgendwie, und ich finde tatsächlich, dass irgendwie so diese Frage, ob da jetzt was unterwandert wird oder also irgendwie subversiv ist oder sowas, finde ich tatsächlich erstmal nebensächlich, weil dafür ist es, finde ich, irgendwie das, was du da irgendwie subversiv behandeln willst, ist ein ganz schön großer Klops, was vielleicht einfach auch ganz schön, was vielleicht auch schwierig ist an der Stelle, dass du dir vielleicht auch nur einen Teil davon eben dann nehmen kannst, was du irgendwie subversiv behandeln kannst und einen anderen Teil vielleicht eher nicht oder so. Das würde ich ja sagen, ist ein relativ alltäglicher Akt, wenn man sich in dem queeren Spektrum bewegt irgendwie. Kannst es sind, ja klar, es sind wiederholt, klar, also klar sind das, klar können wir sagen, das sind jetzt Standardfragen, aber ich finde auch, dass es auch wichtig ist, so dieses, ich meine, darum geht es ja so, die, was ich meinte mit irgendwie so widerspruchsfreier Raum. Umso wichtiger finde ich halt irgendwie, dass dann eben auch nochmal absichtlich auf diesen Zeitraum irgendwie anzuwenden oder auf dieses Thema irgendwie anzuwenden, zu sagen, irgendwie so, auch hier lohnt es sich irgendwie nochmal zu gucken, hey, irgendwie so, ist das jetzt eigentlich gerade cool, jetzt irgendein Weihnachtsevent zu machen? Wie präsentiere ich dieses Event? Ich meine, also ich finde, da geht es halt total doll um Präsentation. Wie stelle ich was dar? Wie benenne ich etwas? So, wen möchte ich dabei haben? Warum möchte ich wen dabei haben? Irgendwie ist es mir wichtig, in dem Moment einige Leute auszuschließen? Ist es mir egal? So geht es mir gerade, also so, was ist so meine Absicht für so ein Event? Klar sind das so die Standardfragen, aber eben auch für Weihnachten. Also dann eben auch, also, naja, alle sind ja jetzt irgendwie so, alle befinden sich ja in der Weihnachtszeit. Deswegen sind ja auch alle angesprochen, dann an so einer Feier teilzunehmen oder so. Das also so als irgendwie so. Ja, das wäre dann eventuell ja platter Gedanke. Ja, das wäre so natürlich dann eher wieder so ein unreflektiertes irgendwie Ding irgendwie. Und das ist natürlich doof und irgendwie so, aber das. Also ich würde es halt nach wie vor halt nicht an diesem queer oder nicht queer festmachen, sondern eher halt irgendwie blödes Verhalten irgendwie. Ja. Unsensibles irgendwie, unachtsames Verhalten. Genau, also, aber genau. Und das finde ich aber einen total wichtigen Punkt, irgendwie so dieses, ich weiß, es ist, also ich glaube, es hängt halt miteinander zusammen, dass irgendwie diese Kraft, die Energie, die da drauf geht, so Widersprüche auszuhalten, die irgendwie in der Weihnachtszeit produziert werden, individuell tatsächlich Leute an manchen Stellen unsensibler machen, weil sozusagen Energien gerade in eine andere Richtung fließen, nämlich diese Widersprüche irgendwie auszuhaben, dass sie tatsächlich dann an anderer Stelle irgendwie gerade stumpfer sind oder also so tatsächlich irgendwie ein bisschen weniger sensibel sind dafür und das halt aber wieder einzufordern von irgendwie so, ey, so, ja. Also sozusagen, ich glaube, diese Widersprüche, mit Widersprüchen lässt sich solidarisch umgehen, von irgendwie so, du bist nicht alleine, es darf doof sein, es darf doofe Teile geben und es darf, das ist irgendwie, wir können uns gegenseitig inspirieren, damit irgendwie verschieden uns über Umgangsstrategien auszutauschen und so. Und wenn das, dadurch wird halt, wird es vielleicht auch leichter, mit diesen Widersprüchen umzugehen und dann ist auch wieder mehr Energie frei, um so ein bisschen auch gegenseitig irgendwie sensibler miteinander umzugehen. Also ich glaube, da gibt es halt einfach so Zusammenhänge. Und sich dann einfach zu fragen, okay, dann sitze ich halt auf einer queeren Weihnachtsfeier und kann mich währenddessen und auch danach irgendwie mal fragen, okay, was habe ich eigentlich gesagt, was habe ich für Sachen erzählt, hat mein Gegenüber genau die gleichen Sachen erzählt, hat mein Gegenüber vielleicht zu einem bestimmten Thema überhaupt nichts gesagt, war so, wieso eigentlich nicht, habe ich irgendwelche Fragen gestellt, wie hat eine Person darauf reagiert, also so irgendwie, ich finde sowas wie auch so, ja, einfach mal darüber irgendwie nachzudenken, wie ich über bestimmte Themen kommuniziere und mal versuchen, irgendwie einen dafür zu sensibel zu werden von, okay, wie gehe ich eigentlich damit, also merke ich eigentlich, wenn eine Person mir gegenüber gerade nicht so über ein Thema spricht, wie ich darüber spreche oder so, habe ich mir da gerade viel Raum genommen, war das okay, also so irgendwie, oder lohnt es sich vielleicht nochmal, die Person im Nachhinein darauf anzusprechen? Also lauter solche Sachen wird irgendwie so, ich finde, da kann noch, da ist, da geht noch was. Da ist noch irgendwie Raum für offenen Umgang vorhanden. Ich würde trotzdem gerne nochmal da jetzt so ein so queer nochmal trennen von Awareness oder sowas. Mhm. Weil ich nicht finde, dass das unbedingt einhergehen muss. Also ich kann irgendwie mit Weihnachten queer umgehen und dann gehört, glaube ich, dazu, dass ich das irgendwie subversiv behandle und das irgendwie verdrehe oder sowas. Das muss aber nicht so sein, dass sich alle darin wohlfühlen. Und wenn ich mir aus so einer Verdrehung halt, wenn das für mich empowernd ist, dann hippie, aber muss halt nicht irgendwie für eine große Menge empowernd sein oder so. Und ich kann auch eine Weihnachtsfeier so über die Bühne bringen, dass sich damit alle einigermaßen wohlfühlen oder so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mir ging es, ja klar, also mein Ziel war es jetzt aber auch nicht, dass sich alle wohlfühlen. Dafür mache ich hier ja auch nicht einen Podcast zum Beispiel, weil mir klar ist, dass sich damit nicht alle wohlfühlen werden. So. Nee. Aber, Nee, ich wollte jetzt auch nicht, dass... Also... Nee, irgendwie war das jetzt so, hatte ich das Gefühl, dass das so ineinander geworfen wurde, so queer muss auf jeden Fall auch bedeuten, dass das irgendwie... Hä? Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Egal. Awareness, das ist zu, also das ist so sehr nach... also das ist so ganz für alle Anwesenden irgendwie so ganz aware ist sozusagen. Und ich glaube, das muss es nicht unbedingt sein. Ich glaube, queer kann halt auch tatsächlich so ein dreckiges, subversives... Ich mache Weihnachten fertig sein, aber das kann halt auch mit sehr vielen Gefühlen clashen, sozusagen. Könnte ich mir vorstellen. Also, ich glaube, da würde ich jetzt halt nicht, würde ich den Queer-Begriff in Weihnachten jetzt nicht so, oder das queere Umgehen mit Weihnachten jetzt nicht so beschränken darauf, dass das, oder nicht so eingrenzen, dass queer mit Weihnachten umgehen auf jeden Fall so bestimmten Awareness-Regeln folgen muss oder sowas. Weißt du? Das wäre wünschenswert, ja, aber das heißt nicht, dass es queer ist. Also ich finde schon. Ich finde schon für mich, also ich meine, queer bedeutet ja, also irgendwie so queere Praxis bedeutet für mich auch, sowohl mit meinen eigenen Privilegien, also irgendwie bewusster umzugehen und auch andere irgendwie darauf zu stupsen, irgendwie so von irgendwie so hier, irgendwie so, das gibt privilegierte Positionen. Und darum ging es mir eigentlich, dass es irgendwie so dieses, dass ich Situationen und Strukturen darauf hinterfrage, okay, wo bin ich da gerade gesichert und zwar machtvoll gesichert. Nicht irgendwie, ach, ich fühle mich wohl, weil ich mir einen Raum geschaffen habe, sondern ich besitze diesen Raum einfach, ohne irgendwas groß zu machen. So, also so, an welchen Stellen kann ich einfach sicher über Sachen reden und an welchen Stellen nicht. an welchen Stellen können andere Leute irgendwie sicher über Sachen reden und an welchen Stellen nicht. Also darum ging es mir eher und das fand ich jetzt nicht so das gehört für mich schon dazu, weil es um Privilegien geht. Und dadurch ist es schon irgendwie queer. Also ein irgendwie so, ich finde ja, was so Familiennormen angeht, fehlt es uns noch ganz schön an Vokabular, stelle ich immer wieder fest, was so diese, ich komme aus normativen Familienverhältnissen, die irgendwie, also auch so eine Präsenz von Familienverhältnissen oder sowas ist. Da habe ich keine Worte für, deswegen kann ich das auch gerade schlecht benennen, aber da hängen für mich zum, also finde ich, da hängen halt schon auch Privilegien dran, die es erleichtern, darüber zu reden. Über Herkunftsfamilie zum Beispiel. Und ich weiß nicht, was da, also so, deswegen gehört es für mich schon ziemlich doll zu queer dazu. Also klar, was ich jetzt meinte, diese Wellness-Aspekte, die ich jetzt noch irgendwie ausgeführt hatte vorhin mit irgendwie anders mit Widersprüchen umgehen, Solidarität und sowas. Klar, das muss jetzt nicht unbedingt, das ist nochmal eine, das können Leute irgendwie individuell für sich lösen, wo sie ihre politischen Praxen sehen. Aber so Privilegien benennen, auch vor allem erstmal für sich selbst, würde ich jetzt ungern ausklammern wollen. Also sind für mich dann genauso Teil davon, wie irgendwas dann dreckig zu machen. Ja. War das ein bisschen klarer oder war das jetzt eher noch verwirrender? Also du meinst, ich weiß ja jetzt, ist glaube ich jetzt auch echt nicht so. Ich glaube, wir müssen uns da jetzt nicht so doll reinschüssen. Ich glaube, es geht mir immer noch darum, dass ich denke, dass es einen sehr vielfältigen Umgang damit, also unter Queer würde ich einen sehr vielfältigen Umgang mit Weihnachten fassen wollen. Und klar, unter dem Queer-Begriff gehört sicherlich, sich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen. Aber ich weiß nicht, ob das in jedem Umgang mit Weihnachten Platz finden muss. Wenn ich ein bestimmtes Produkt finde, in dem ich einen queeren Umgang mit Weihnachten ausdrücken kann, dann kann das möglicherweise auch was sein, was einfach erstmal gar nichts mit irgendwelchen Privilegien zu tun hat oder sowas, sondern einfach mit diesem Ding Weihnachten oder mit den Normen irgendwas anstellt. Also es gibt ja, also queer ist ja jetzt nicht nur, wir treffen uns in einer großen Gruppe Menschen und gucken, was wir mit Weihnachten machen, sondern das können ja auch, das kann irgendwie ein Bild sein, das kann ein Stück Kunst sein, das kann irgendwie, das Bild oder ein Stück Kunst. Das kann eine Aktion sein, das kann ein Wort sein, das kann irgendwie ein Verhalten sein, das kann auch eine Interaktion sein. Also da ist ja ganz viel möglich, was da irgendwie ein kritisches Umgehen mit Weihnachten sein kann oder so. Und ich glaube, da war es mir einfach irgendwie wichtig zu gucken, da möglichst auch eine große Bandbreite offen zu lassen. Und zwar auch, also ich glaube schon, dass es durchaus auch irgendwie so queere Manifestationen geben kann, die jetzt erstmal nicht so unbedingt was damit zu tun haben, wie sich da Leute drin verorten oder so, sondern dass es eher um so Brechungen von anderen Sachen geht oder so. Ich glaube, darum ging es mir. Und natürlich, also unter Queer sicherlich gehört dazu, dass Privilegien mitgedacht werden. Ich glaube, es sind einfach zwei unterschiedliche Sachen, ob ich jetzt irgendwie mir angucke, wie ich irgendwie einen Queer-Begriff fülle oder was jetzt Verqueeren von Weihnachten sein kann. Also wenn ich vorhin gesagt habe, dass das irgendwie das Allerwichtigste ist, dann tut mir das leid. Also so meine ich das auch gar nicht, sondern das ist so ein Aspekt, den ich einfach, wo ich merke irgendwie so, okay, da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf. da. Ja, dann so ist er, also so als und zwar auf der Ebene der direkten Kommunikation, also des direkten Austauschen miteinander. Das ist dann ist natürlich noch, das ist noch, also das ist dann noch weit weg davon irgendwie, okay, wie kann ich denn ein Statement machen, wie ich mich zu Weihnachten eigentlich verhalte. Genau, und ich wollte nur nochmal aufmachen, dass, genau, ich glaube, ich fand es nur wichtig, weil ich das Gefühl hatte, dass ich das so ineinander gewurschtelt hatte, dass ich nicht, mir ging es gerade nicht darum zu sagen, wie wir uns jetzt an Weihnachten verhalten oder so miteinander, sondern mir ging es gerade um was anderes. Und ich wollte das gerne so ein bisschen mehr trennen, dass klar wird, es gibt irgendwie auch unterschiedliche Aspekte davon. Aber dein Punkt auf jeden Fall würde ich jetzt nicht irgendwie wegschieben. Also finde ich genauso wichtig. Ist halt, ich fand es nur wichtig, das nochmal zu trennen. Ja. Was ich allerdings jetzt nicht noch nicht ganz verstanden hatte, war, was du meinst mit dem Sprechen über Herkunftsfamiliennormen. Das war auch eher so ein, also es war nur so ein Randvermerk, der jetzt auch wirklich nichts mit Weihnachten groß zu tun hat, sondern einfach nur ein, auch gerade darüber habe ich in letzter Zeit mal wieder gemerkt, dass es echt an Wörtern fehlt, um irgendwie über was als normal und selbstverständlich gilt, irgendwie, dass es sowas wie eine Herkunftsfamilie gibt, zum Beispiel. Okay. Also so, ja. Das ist, und das ist, da hängt ja auch unsere Bildung irgendwie dran. Also das ist ja auch so ein, das ist ja auch so eine Mischung aus politischer Aktivismus und irgendwie akademischen, analytischen, theoretischen Auseinandersetzungen, irgendwie sowas mit Wörter entwickeln, um irgendwie Machtstrukturen benennen zu können. Und ich merke, das ist so irgendwie so ein Bereich, mit dem ich mich noch ähnlich viel auseinandergesetzt habe auf der Ebene und also mich noch nicht aktiv auf die Suche begeben habe, aber merke, eigentlich fehlt es mir da ganz oft an Wörtern, die das gut beschreiben können, was das eigentlich ist. Mhm. So. Okay. Ich hatte nur gedacht, ich hätte irgendwie einen Schritt verpasst oder so, aber nee, dann ist gut. Ich versuche möglichst leise nebenbei die Katzen zu füttern, weil sie nämlich sonst noch mehr durchdrehen. Dabei hast du doch den Abschlusssong. Ich habe den Abschlusssong, ja. Wollen wir aufhören? Ich glaube auch. Ja. Ich glaube, wir können sogar fast, ich sehe schon, wir könnten fast zwei Teile draus machen. Was? Noch einen zweiten Teil? Nein, ich glaube, wir können da aus dem, was wir jetzt haben, können wir schon zwei Teile machen. Du meinst, wir haben Januar schon gleich? Nein, das ist jetzt für November gleich. Das haben wir noch nie gemacht. Ja, aber es ist, ich glaube, es ist relativ viel, was wir da jetzt haben. Ja, das ist doch schön. Das entschädigt dafür, dass wir wir sind über zwei Stunden, wir sind jetzt zwei Stunden 15 Minuten. Das entschädigt ja für die ausgefallene Novemberfolge. dann mach das doch mal bitte weiter, Joko, und ich erzähle nebenbei schon mal den. Also, wir wollten noch auf den Podcast von der Mädchenmannschaft hinweisen, kurz. Den wir noch nicht gehört haben. Doch, du hast ein bisschen schon reingehört, ne? Genau, aber eigentlich nur ein Yay! Es gibt irgendwie einen Podcast von der Mädchenmannschaft, einen Jahresrückblick von 2012. Und den verlinken wir einfach mal. Weil wir uns freuen, wenn es Podcast gibt. Und eine neue Nerds-Folge gibt es ja auch gerade. Stimmt, es gibt eine neue Nerds-Folge und es gibt eine Mädchenmannschaftsfolge. Das ist ja super. Es gibt noch gar nicht so viele irgendwie. Oder gab es überhaupt doch, ich glaube, so mal ein oder zwei irgendwie, oder? Aber ich weiß gar nicht, ob die unter dem Label Mädchenmannschaft veröffentlicht wurden oder ist das jetzt das erste Mal? Ja. Vielleicht ist es ein Anfang einer wundervollen Tradition. Finde ich ja ganz großartig. Ja. Ich werde es mir auf jeden Fall noch anhören. Habe ich aber noch nicht gemacht. Das heutige Lied habe ich ausgesucht. Und zwar handelt es sich hierbei um einen jungen Künstler, einen jungen Nachwuchskünstler. Ich glaube, mit Nachwuchs hat das nicht so viel zu tun. Nein, das war jetzt ein Scherz, weil er noch so jung ist. Der hat über das Lied bin ich gestolpert. Eine der Quellen, die wir immer so nutzen für Lieder sind, ist Jamendo. Das ist irgendwie so eine Musik, kann man sich Musik anhören, die viele Sachen davon unter der CC-Lizenz und eben weiterverwenden. Und ich habe einfach mal queer eingegeben als Suchwort und das Einzige, was halt kam, war halt einmal ein Ergebnis, mit dem Tag Queercore. Und dachte ich, hörst du dir jetzt mal an. Und rausgekommen ist eben Folgendes. Und das, der Künstler heißt, also zumindest das Alter Ego oder das, der Künstlername, was die Musik angeht, heißt Massimov. Ansonsten macht er so japanische Kinder- und Jugendliteratur. Und der ist irgendwie 21 und übersetzt irgendwie und macht schreibt Bücher und keine Ahnung und hat eben dieses eine Stück gemacht und es ist sehr retro und sehr elektrisch. Und es ist irgendwie nicht Queercore, ne? Es ist eigentlich nicht Queercore, nee. Also unter Queercore habe ich auch irgendwie was anderes erwartet, mehr so was Punkiges, das ist es so gar nicht. Okay, also es ist auf jeden Fall... Es ist modern. Es ist Massimo mit Plastic Friends. Und in diesem Sinne... Kommt gut durch den Rest Dezember. Ja. Und? Lasst euch nicht unterkriegen. Das sowieso nicht. Und bis zum Januar. Jetzt müssen wir doch irgendwie die Verabschiedung noch ein bisschen hinauszögern. Okay, Juka hat schon aus dem Flur Tschüss gerufen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.